quelli di lingua tedesca lo conoscono tutti, non ho bisogno di presentarlo, forse ai borsisti italiani il professor Brach ha cominciato, ha studiato storia antica, ha fatto una tesi di laurea sul problema della decadenza del basso impero romano, ma poi si è concentrato sulla storia moderna e contemporanea e è diventato subito famoso con un suo libro sulla dissoluzione della Repubblica di Weimar, sul problema del, appunto, del come il nazionalsocialismo sia venuto al potere, la sua teoria del vacuum di potere è stata molto discussa. Questo libro è stato anche tradotto in varie lingue, poi più conosciuto in Italia è il suo libro La dittatura tedesca, poi vari altri libri, uno degli ultimi è stato uno degli ultimi, perché ci sono molti altri libri, sempre sul problema della Germania, sul problema di, perché è professore di storia moderna e scienze politiche all'Università di Bonn, ha avuto varie chiamate all'estero, fra l'altro anche a Firenze, all'Università di europea, ma non ci è andato, è rimasto fedele a Bonn, anche Amburgo credo era una delle chiamate, e l'ultimo libro, credo fino adesso l'ultimo libro, è il suo libro sulla certa ideologia, nel tempo delle ideologie, che adesso è stato tradotto The Age of Ideologies in inglese proprio poche settimane o mesi fa e che sarà adesso anche pubblicato in italiano presso la Terza. Ho dimenticato qualche cosa? Grazie. No. Grazie. Devo correggere perché stamattina ho detto che ci conosciamo da 43 anni e solo da 41 anni. Sì, ok. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich beginnen zunächst mit einem Dank an Herrn Valiani. Er ist zwar nicht da jetzt im Augenblick, aber ich möchte doch nicht versäumen, mich zu bedanken für seine sehr aufschlussreichen Bemerkungen heute Morgen. Ich fühle mich gewisserweise ja geehrt, nach diesem Altmeister der italienischen Zeitgeschichte und Senator nun auch einige einleitende Worte zunächst sprechen zu können und dann, da kommt er. Vielen Dank, Herr Vagnani. Entschuldigen Sie mich. Ja. Und also einige einführende Worte, das ist, glaube ich, meine Aufgabe so als Koordinatore. Und anschließend dann einige Bemerkungen zur Ideologie und Deutung des Nationalsozialismus, so war das vereinbart. Ich werde versuchen, nicht zu lange zu sprechen, sodass wir viel Zeit haben für die Diskussion. Ich erinnere mich sehr lebhaft noch des glänzenden Vortrags, Herr Valiani, den Sie vor 20 Jahren in Bonn gehalten haben, über italienischen Sozialismus, europäischen Sozialismus war das. Und Sie sind natürlich mir weit überlegen, no, nicht nur als wissenschaftlicher Historiker, no, sondern als politisch aktiv mit erlebender Zeitgenosse und Repräsentant des Widerstands gegen die Diktatur und seit 50, 60 Jahren tätig. Das ist eine andere Sache, aber ich bin viel älter als so. Ja. Ich bin ein sehr viel jüngerer Zeitgenosse also. Da haben Sie nur Glück. Ja. Seit 1941, als ich zum Krieg nach Nordafrika kam und dann 1943 in die amerikanische Kriegsgefangenschaft, wo ich Adam Wandruschka kennengelernt habe, in einem Ort mit dem schönen Namen Concordia, Kansas, ja. Ja. Wo er sehr wichtige Positionen hatte in unserer Lageruniversität improvisierten und über alle Gebiete der Geschichte Vorträge gehalten, Kunstgeschichte, alles. Und ich durfte dann die Diapositive einschieben in den Apparat und die Bilder mit dem schönen Falkenburg an die Wand werfen. Dann habe ich, wie schon gesagt worden ist, promoviert, 1948 in Tübingen, in alter Geschichte. Das war vielleicht für manche ein Umweg. Es gibt ja heute so spezialisierte Politikwissenschaftler und Zeithistoriker, die alle Umwege scheuen und direkt auf das Ziel losgehen. Ich glaube, der Umweg war gut oder nicht überflüssig. Man kann ja auch Thukydides und Tacitus als die ersten Zeithistoriker betrachten, wenn man so will. Und die Basis, eine gute Basis, und sei es auch nur als Demonstrationsobjekt. Das heißt also, alle, die theoretisieren über Geschichte heute, die sollten auch alte Geschichte studieren. Dann, wie gesagt, dann bin ich seit 35 Jahren etwa dabei, Entwicklung und wie ich auch meine Verirrung unseres Jahrhunderts zu untersuchen. Auflösung der Weimarer Republik 55, nationalistische Machtergreifung 1960, deutsche Diktatur 69, Krise Europas 76, Zeitalter der Ideologien. Eine kürzere Zusammenfassung habe ich in diesem Büchlein Zeitgeschichtliche Kontroversen versucht zu geben, wo ich auch mich mit dem Problem Totalitarismus und Faschismusbegriffe auseinandersetze. Also das sind vier Dekaden der Zeitgeschichtsforschung über diese Themen, insbesondere über Faschismus und Nationalsozialismus. Und diese vier Dekaden, die unterscheiden sich doch ganz wesentlich im Ansatz und im Verständnis dessen, was man nicht nur unter Zeitgeschichte generell, sondern vor allem eben auch unter Faschismus und Nationalsozialismus, unter Demokratie, unter dem Verhältnis zwischen Demokratie und Diktatur zu verstehen hat. Richtungen, Methoden, Fragestellungen wandeln sich mit der politischen Erfahrung und sie wandeln sich mit dem Zeitgeist der Generationen. Wir erleben das ja heute, wie ganz andere Fragestellungen plötzlich aktuell werden. Man kann also sagen, der Fortschritt der Wissenschaft hängt nicht nur ab von der Fülle des Materials, also quantitativ, das ist natürlich sehr wichtig, die Erschließung neuer Quellen, die Möglichkeiten, die für die empirische Erfassung und Deskription und damit auch für die Deutung der zeitgeschichtlichen Vorgänge vorhanden sind, vertiefte Deutung des Faschismus und des Nationalsozialismus, die, das würde ich doch mal sagen, schon in den 40er und 50er Jahren eingesetzt hat, jedenfalls was den Nationalsozialismus angeht, durchaus schon in den 50er Jahren und nicht, wie man heute oft hören kann, erst die 60er Jahre, also erst die berühmte Fischer-Kontroverse oder so etwas Ähnliches, hat den Durchbruch gebracht, davon kann gar keine Rede sein. Wir haben in den 50er Jahren eine Fülle von wichtigen Forschungen schon in Gang gebracht. Natürlich werden die Fragestellungen verfeinert und das sehen wir vor allem ja auch in der Faschismusforschung. Wenn ich an Renzo De Felice denke oder jetzt Emilio Gentile und seine Forschung über Ideologie, die sicherlich sehr viel Neues bringt. Aber die Literatur und die Interpretation des Faschismus und des Nationalsozialismus sind doch sehr stark vom Zeitgeist abhängig. Das lässt sich bei einem Blick auf die letzten 35 bis 40 Jahre ohne weiteres sagen. Und zwar gibt es da eine Reihe von Interpretationen, ich würde mal fünf oder sechs große Interpretationen unterscheiden, die auftauchen schon in einer historischen Folge, dann wieder verschwinden und dann wieder von Neuem entdeckt werden sozusagen. Es gibt Deutungsmuster, die sich überkreuzen, überschneiden, gegenseitig befruchten oder auch konfrontieren, verschiedene Schichten, die immer wieder hochkommen, für neu erklärt werden oder für tot erklärt werden. Es gibt Faschismusdiskussionen, wie wir sie heute haben, im Ansatz jedenfalls auch schon Ende der 40er und in den 50er Jahren. Wenn man da mal etwas genauer guckt, dann wird man vieles entdecken, so wie wir ja auch vieles entdecken in den 20er Jahren, was wir heute als neu empfinden, in den 70er und 80er Jahren und in den 20er Jahren schon diskutiert worden sind. Das gilt für die eine, ich zähle bloß mal 5 oder 6 solche Muster auf, die wichtig sind. Das gilt erstens für die Faschismustheorien generell, frühe Faschismustheorien. Hier ist in den 20er Jahren und in den frühen 30er Jahren sehr vieles geschrieben worden. Es sind auch viele Fehler gemacht worden. Es sind viele Unterschätzungen des Faschismus und dann auch des Nationalsozialismus vorgekommen. Und ich habe ja auch das Wort aufgenommen, immer wieder wiederholt. Die Geschichte des Nationalsozialismus ist die Geschichte seiner Unterschätzung. Im Falle des Nationalsozialismus war die Geschichte der Unterschätzung ganz wesentlich der Versuch, immer wieder den Nationalsozialismus in eine Faschismustheorie zu pressen und dadurch das Wesen des Nationalsozialismus verfehlen an wichtigen Punkten. Zum Beispiel schon in den 30er Jahren, dass man glaubte, Hitler ist nichts anderes als eine Imitation von Mussolini. Er ist ein kleiner Mussolini und er kann niemals Diktator werden, weil er bestimmte Voraussetzungen nicht hat, die Mussolini hatte, der sehr viel gebildeter war, der doch immerhin ein Mann war, der schreiben konnte und reden konnte, während Hitler nur schimpfen konnte und so weiter. Also man hat Hitler ja nicht ernst genommen, das Hitler-Phänomen, sondern hat man als eine deutsche Abform des Faschismus betrachtet. Und diese Bagatellisierung des Nationalsozialismus, wie ich ganz offen sagen würde, als deutschen Faschismus, das war ein wesentlicher Grund dafür, dass er nicht rechtzeitig ernst genommen wurde und dann auch nicht auf richtige Weise bekämpft werden konnte, dass der Widerstand in Deutschland noch schwächer war als in Italien gegen den dann sehr viel rascheren Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland. Ich erinnere nur daran an das berühmte Buch von Malaparte von 1931, Der Staatsstreich, Coup d'État. Ja. Und da gibt es ein ganzes Kapitel, das ist überschrieben, der Diktator, der es nicht wird, Hitler. Ja? Also ganz klar, er hat nicht mal die Voraussetzungen, die Mussolini hat, nicht wahr? Also das ist unmöglich, dass in einem Land wie Deutschland eine solche Bewegung, eine solche Partei von Analphabeten in einem Kulturland mit Hitler an der Spitze an die Macht gelangt. Die Faschismusdiskussion ist also nicht allein von der äußersten Linken, nicht nur von den Kommunisten falsch geführt worden, das wissen wir heute, darüber brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten. Die groteske Verkennung des Nationalsozialismus durch die marxistische oder pseudomarxistische kommunistische Faschismustheorie, die noch bis 1934, 1935 den Nationalsozialismus nur als eine Extremform kapitalistischer Machtpolitik betrachtet hat und Hitler als Agenten des Großkapitals und dadurch den Blick für die Massenpartei, für die Massenwirkung, für die neuen Formen einer Diktatur unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts diesen Blick nicht freigegeben hat, für die marxistischen Anhänger, auch unter den liberalen potenziellen Gegnern des Nationalsozialismus gab es auf dem Wege dieser Faschismustheorien eben viele Missverständnisse, vor allem eben Bagatellisierung, Unterschätzung des Nationalsozialismus, bis es zu spät war. Ich erwähne das etwas ausführlicher hier, weil ich der Meinung bin, dass wir hier in den 70er Jahren eine Wiederkehr dieser Missverständnisse haben, eine Fehlinterpretation des Nationalsozialismus oder ähnlicher Phänomene durch eine zu enge Fassung von Faschismustheorien, die in den 60er Jahren schon aufgekommen sind, die wieder die Tendenz haben, einen generellen Faschismusbegriff zu entwickeln, in den alle diese Phänomene hineingepresst werden können. Dadurch wird meines Erachtens der Blick für die Eigenart und für die sonst unverständliche Wirkung des Nationalsozialismus und seine Folgen, seine Konsequenzen verstellt. Ein zweiter Ansatzpunkt, der mir wichtig ist, erscheint neben den frühen Faschismustheorien und den neuen Faschismustheorien von der 60er und 70er Jahre, über die wir ja ausführlicher sprechen können. Der zweite Ansatz sind die analytischen Ansätze, die in den 40er Jahren schon entwickelt wurden. Hier wurde ja das Buch von Ernst Fraenkel erwähnt, das ist 1941, der Dual State, der Doppelstaat, 1941 schon erschien. Dann erschien ein Buch von Sigmund Neumann, Permanent Revolution, 1942, auch in der amerikanischen Emigration. Eine Deutung eher von liberal-konservativer Seite, während Fraenkel ja von der sozialdemokratischen Seite, von der Gewerkschaftsseite her kam. Und drittens das Buch von Franz Neumann über Behemoth, zuerst erschienen auch 1941 in der Neuauflage, die wichtiger ist, die besser ist, sehr ausgearbeitet ist, 1944, Behemoth, The Structure and Practice of National Socialism. Zweifellos drei Bücher, es wären noch andere zu nennen, aber das scheinen mir die wichtigsten zu sein, in den frühen 40er Jahren, noch vor 1945, die zum ersten Mal eine wirklich gültige, lange gültige, vielleicht in vielen Punkten heute noch gültige Analyse des Phänomens Nationalsozialismus gegeben haben. Und da werden Sie sofort sehen, in diesen drei Büchern wird der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus deutlich herausgearbeitet. Das ist das Verdienst, dass hier tatsächlich der Blick für die Andersartigkeit, für die Besonderheit, für den besonderen totalitären Charakter des Nationalsozialismus zum ersten Mal geöffnet wird, und zwar durch unverdächtige Autoren, Autoren, die der Linken, die eher links waren, aber durchaus der Meinung waren, dass es nicht möglich ist, mit einer generellen Faschismustheorie dieses Phänomen zu erfassen, ja, dass es sogar notwendig ist, Vergleiche zu machen, auch mit kommunistischen Regimen, hier insbesondere mit dem stalinistischen Regime, und das wird sowohl bei Franz Neumann wie vor allem bei Sigmund Neumann und implizit auch bei Ernst Fraenkel getan. Wir haben hier also analytische Ansätze, und es ist kein Zufall, dass die Bücher von Fraenkel und Franz Neumann, leider nicht Sigmund Neumann, ich hoffe aber, dass wir das auch erreichen können, jetzt Neuauflagen erleben, sogar Taschenbücher, nach immerhin 40 Jahren, ja, und die Diskussion erneut befruchten, aber nun in der Richtung eigentlich, dass sie eine Gegenwirkung gegen diese Faschismustheorien bilden. Dritter Ansatz, systemvergleichende Totalitarismusforschung. Darüber hat Senator Valiani ja schon ausführlich gesprochen. Ich möchte es mal von der forschungspraktischen Seite her zunächst etwas zu verdeutlichen versuchen. Der große, jetzt geht es nicht um theoretische Fragen, jetzt geht es um praktische Fragen. Die große Bedeutung der Totalitarismusforschung, die schon in den 20er Jahren begann, in den 30er Jahren fortgesetzt wurde und richtig dann weiterentwickelt und konsequent angewendet wurde dann in den 40er Jahren, also nichts zu tun hat mit dem Kalten Krieg. Nichts mit dem Kalten Krieg zu tun hat, das möchte ich mal betonen, gegenüber allen, auch der Meister Kühnel, nicht wahr? Die Entstehung der Totalitarismusforschung, jetzt nicht der Theorien, auch der Theorien, aber die Entstehung der Totalitarismusforschung hat etwas zu tun mit einem wachsenden Verständnis für die neuartigen Bedingungen, unter denen politische Regime unter diktatorischer Führung oder autoritärer Führung die Kontrolle über die Massen, den Erwerb, die Erhaltung politischer Macht im Sinne von Machiavelli nicht mehr betreiben. Die neuen Mittel, die zur Verfügung stehen, dazu gehören vor allem die Massenmedien, dazu gehören die Möglichkeit der Organisation, dazu gehören die Möglichkeiten eben der Durchsetzung, der schnellen und effizienten Durchsetzung von Maßnahmen, das, was Gerhard Schulz den Maßnahmenstaat genannt hat. Kurz all die Dinge, die dann schreckliche Wirklichkeit wurden in den totalitären Systemen. Im Grunde hat sich das ja alles vorbereitet schon im 19. Jahrhundert. Ich gehe nicht so weit wie Talmon. Für eine ideengeschichtliche Betrachtung kann man natürlich bis 1789 oder sogar bis Rousseau zurückgehen. Nur standen damals noch nicht die Mittel zur Verfügung, um das zu erreichen, was vielleicht Rousseau und sicherlich Babeuf und andere wollten, nämlich eine totale Einheit von Führung und Geführten. Das, was man die identitäre Staatstheorie nennen könnte. Der Totalitarismus ist der Versuch im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert der leider weitgehend erfolgreiche Versuch, eine identitäre Staatstheorie oder Herrschaftstheorie durchzusetzen, nicht nur zu entwickeln, theoretisch gab es das schon lange, es praktisch durchzusetzen, in dem Slogan von Hitler, aber den gibt es ja auch von Mussolini, nicht wahr, ein Reich, ein Volk, ein Reich, ein Führer, das heißt die völlige Einheit von Führung und Geführten auch praktisch darzustellen, das ist der Ansatz des Totalitarismus. Und es ist gar kein Zweifel, dass dieser Ansatz auch in der leninschen, wenn nicht in der marxischen, so doch ganz bestimmt in der leninschen und dann vor allem in der stalinistischen Herrschaftstheorie enthalten war. Ganz unabhängig jetzt von der Herkunft der Ideen und der Ideologien ist dieses, die Substanz, möchte ich mal sagen, die Grundsubstanz, der Kern jeder ideologischen, jeder totalitären Politik. Die Herkunft des Begriffs und so weiter brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu behandeln, aber der Begriff ist ja, wie Sie wissen inzwischen, von Herrn Petersen und Herrn Götz und anderen in scharfsinnigen Untersuchungen, wo ist Herr Petersen? Ja. Ja, in sehr scharfsinnigen Untersuchungen nachgewiesen worden. Und zwar, er wurde zuerst gebraucht von sozialistischen und liberalen Politikern, unter anderem an Amendola. Und Mussolini hat das dann aufgegriffen und hat gesagt, ja, also die haben das kritisch gegen ihn gesagt. Der versucht, Mussolini versucht hier totalitäre Politik zu machen. Da hat Mussolini gesagt, ja, ich mache totalitäre Politik. So ist das entstanden. Nicht? Wahrscheinlich vereinfacht, Sie werden das nachher noch genauer sagen. Ich ziehe mir das an. Ja? Und da war der Begriff in der Welt und er wurde sofort aufgegriffen von verschiedenen Seiten, affirmativ und polemisch gegen, nicht? Auch in der Konfrontation. Das ist deswegen ja sehr wichtig, weil vorhin mit Recht von Herrn Magliani gesagt, oder nein, ich glaube Herr Mattiucci war es, der Hitler hat ja gar nicht, der wollte ja gar nicht totalitär sein, der hat den Begriff nicht benutzt. Er hat ihn nicht benutzt, aber seine Helfershelfer haben ihn benutzt. Und diejenigen, die eine Zeit lang für ihn die Staatstheorie vorbereiteten, zum Beispiel Carl Schmitt, ich sage, wir haben in der Pause schon über Carl Schmitt gesprochen, der Begriff des totalen Staates ist von Carl Schmitt popularisiert worden unter Juristen. Er war in der Welt in den 20er Jahren und einige Ansätze zu einer Totalitarismusforschung sind schon in dieser Zeit entwickelt worden. Übrigens interessanterweise wieder, nicht nur von der Rechten und den Liberalen, sondern auch von der Linken. Es gibt 1934 einen Aufsatz von Herbert Marcuse über den totalitäre, wie heißt das in der, ich weiß jetzt den Titel nicht genau, jedenfalls, wo es darum geht, den Totalitarismus als Gegenerscheinung zu den liberalen Demokratien nachzuweisen, nicht wahr? Und hier ist also die Frankfurter Schule selbst auch mit dem, hat, beschäftigt sich mit dem Totalitarismusbegriff, identifiziert sich in gewisser Weise damit in den 30er Jahren. Später wird das von Teilen der Frankfurter Schule ja abgeleugnet, die sind dann auch gehen unter die Gegner der Totalitarismustheorie. Damals aber wird das also benutzt und Marcuse, wie gesagt später Franz Neumann, der ja auch der Frankfurter Schule nahestand, um es mal so auszudrücken, nicht wahr, benutzt den Totalitarismusbegriff in seinem Buch über Behemoth. Die Totalitarismusforschung der 30er und 40er Jahre hat das große Verdienst, das Neuartige, um es noch einmal zu betonen, das Neuartige an diesen politischen Regimen herauszuarbeiten. Und zwar neuartig war nicht nur die Technik, das Instrumentarium, dessen sie sich bedienen konnten, sondern neuartig war vor allem eben auch das Selbstverständnis. Es ging nicht mehr um die klassische Diktatur, um die kommissarische Diktatur, um die konstitutionelle Diktatur, sondern ich würde mal sagen, es ging um die revolutionäre Diktatur, um die permanente Diktatur, es ging um die Diktatur als die Regelform nicht als die Ausnahmeform. Das war bei Carl Schmitt ja angelegt, da sprach er davon, dass die Norm zur, das System nicht an den Normen, sondern an den Ausnahmen gemessen werden muss. Hier war angelegt also diese Theorie des totalen Staates, der totalitären Herrschaft, und das wurde heftig diskutiert in den 30er und 40er Jahren. Hier liegt also der Ursprung der Totalitarismus-Forschung nicht nur, sondern auch der Totalitarismus-Theorien. Und alles, was dann später kommt, Hannah Arendt, Karl-Joachim Friedrich, Leonard Shapiro, Jakob Talmon und alle die anderen bauen darauf auf. Es ist kein Zufall, wenn ich das mal erwähnen darf, ich bin, war gut befreundet mit Talmon, der ja leider gestorben ist vor 3 Jahren, aber zum Glück seinen dritten Band noch vollenden konnte, allerdings ist er nicht ganz fertig geworden, er ist aber inzwischen ja erschienen. Und Talmon hat immer wieder erzählt, wie er zu der Totalitarismus-Theorie kam, wie er sich hier sozusagen durchgerungen hat, im Sinne der Totalitarismusforschung zu arbeiten. Das war das Erlebnis, das doppelte Erlebnis, wenn Sie so wollen. Er war aus Polen nach England gegangen, beobachtete von dort aus die Vorgänge, in Deutschland natürlich vor allem, als polnischer Jude, nicht wahr? Aber er war auch interessiert an der Französischen Revolution als Historiker und er war vor allem auch interessiert an den Vorgängen in Russland als Pole, als der er sich immer noch fühlte. Und die russischen Prozesse, Säuberungs-, die Schauprozesse, die großen russischen Schauprozesse, haben ihm plötzlich blitzartig, sozusagen auf dem Weg ins Seminar oder so, die Einsicht gebracht, hier gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was in Deutschland passiert, dem, was in Russland passiert und dem, was in der radikalen Phase der Französischen Revolution passiert ist. Also in der Phase des Terrors, nicht wahr? Schauprozesse oder wie immer man das. Und das versucht er nun. Er ist zweifellos der weitaus am weitesten geht, nicht Friedrich, sondern er ist derjenige, der am weitesten geht in seiner Theorie des Totalitarismus, indem er diese zurückverlängert, mindestens zur Französischen Revolution, damit aber im Grunde genommen weit zurück in die Geschichte überhaupt. Und das ist natürlich angreifbar, wenn Sie so wollen. Von seinem Standpunkt aus aber, von einer solchen Betrachtungsweise aus, die davon ausgeht, von den Wirkungen ausgeht und die nach dem Selbstverständnis auch der Herrschenden fragt, sicherlich sehr konsequent und auch sehr anregend. Es kann also, und das ist der Grund, weshalb ich so stur festgehalten habe am Totalitarismusbegriff, ich bin kein Theoretiker und daher kann man auch nicht sagen, ich habe an der Totalitarismus-Theorie festgehalten, ich habe sie nie vertreten, sondern ich habe am Totalitarismus-Begriff festgehalten, weil ich meine, alle Begriffe sind Instrumente für uns, sind nicht Selbstzweck, für Historiker, auch für Politikwissenschaftler, für Sozialwissenschaftler müssen die Begriffe gemessen werden an dem, was sie leisten. Ja, was leistet der Totalitarismus-Begriff, was leistet der Faschismus-Begriff? Also, dass der Kalte Krieg sich des Totalitarismusbegriffs bemächtigt hat in den 50er Jahren, ist für mich in gar keiner Weise eine Widerlegung dieses Begriffs, vielleicht sogar eine Bestätigung, denn er zeigt, wie empfindlich bestimmte Regime reagieren, wenn man sie auf ihre tatsächliche Substanz befragt. Nicht? Das war ja im Wesentlichen, die Anzweiflung des Totalitarismusbegriffs kam von der Linken, und kam vor allem von denen, die glaubten, dass der Kommunismus auf dem Wege ist, sich in eine vollgültige Diktatur, Demokratie zu entwickeln, ja, und die Schalen der Diktatur abzuwerfen, was, wie wir ja heute wissen, nicht der Fall war. Auch nicht nach 1956. Gut, dann wären wir, vierter Punkt, bei der empirischen und Strukturforschung der 50er Jahre. Ich würde hier also darauf bestehen, dass in den 50er Jahren, jedenfalls in Deutschland, vielleicht etwas anders als in der italienischen Faschismusforschung, auch das hat Herr Petersen nachgewiesen, die italienische Faschismusforschung war ja so richtig sehr, sehr stark konzentriert auf die Resistenza und auf den Blick von der Resistenza her auf die Realitäten des Faschismus. Während in Deutschland etwas Ähnliches nicht der Fall war, es gab zwar in Deutschland auch einen Widerstand, aber dieser Widerstand war nicht erfolgreich, war auch nicht scheinbar erfolgreich, er war erfolglos, er bot keinen Ansatzpunkt für die Analyse, sondern nur die schonungslose Bestandsaufnahme, die seit den 40er Jahren in Deutschland geleistet worden ist und durchaus, also wie ich sagte, schon in den 50er Jahren geleistet wurde. Da sind ja eine ganze Reihe von größeren Arbeiten erschienen und man kann sagen, dass es ein Kontinuum gibt der Nationalsozialismusforschung seit dieser Zeit, was nicht hindert, dass es natürlich immer wieder Kämpfe gibt und immer wieder ältere Fragestellungen wieder für neu erklärt werden und was dergleichen mehr ist. Hier geht es vor allem darum, in den 50er Jahren ist in Angriffung auch an Frenkel, Neumann und andere, aber doch in einer sehr viel stärkeren, nun empirischen Untermauerung, die Strukturanalyse dieser Regime untersucht worden, also die Strukturanalyse betrieben worden, die strukturelle Methode in den Vordergrund gerückt worden. Das heißt also, man hat nicht länger Hitlerforschung betrieben in erster Linie, obwohl das große Buch von Bullock damals erschien, oder Mussolini-Forschung, sondern man glaubte es im Wesentlichen, wenn man weiterkommen will mit der Erklärung, kann man nicht nur sagen, das war der Glaube, hier war der Glaube an Hitler, hier war der Glaube an Mussolini und so weiter, sondern man muss die strukturellen Bedingungen untersuchen, unter denen die Deutschen oder die Italiener dazu kamen, tatsächlich die charismatische Rolle dieses Führers zu akzeptieren, an ihn zu glauben und seine Befehle auszuführen. Und hier schien die strukturanalytische Forschung die richtigen Voraussetzungen zu bieten. Das hat nun allerdings in den 60er Jahren dazu geführt, ich bekenne mich schuldig, ich war und ich bin ein Anhänger der strukturanalytischen Forschungsmethode, allerdings immer mit dem Vorbehalt, dass ich die Rolle der Personen, der handelnden Personen für sehr wichtig erachte und mich nie verleiten ließ, die Entwicklung der Weimarer Republik als determiniert zu betrachten, als unabänderlich. Ich bestehe darauf, dass bis zuletzt, bis zum 30. Januar 1933, es Alternativen gab zu der Entwicklung, die in Deutschland stattgefunden hat. Ich unterscheide mich dadurch von, muss ich sagen, merkwürdigerweise auch von sehr vielen Historikern, die ja eigentlich offen sein müssten. Es gibt in Deutschland eine sehr starke Tendenz, gab es immer, die Weimarer Republik als zum Tode verurteilt zu betrachten, von Anfang an. Die Weimarer Republik hat immerhin 14 Jahre bestanden. Sie hat sehr viel länger bestanden als Italien nach 1918. Sie hat mehrere Krisen überstanden und überwunden. Und es gab erkennbare Alternativen zu dieser Entwicklung, wie sie dann stattgefunden hat. Nun gehen die Historiker her, hier distanziere ich mich etwas davon, ich bin selber Historiker, aber ich bin eben auch Politikwissenschaftler, und sagen, es ist unhistorisch zu fragen, welches waren die Alternativen. In Deutschland, das muss man verstehen, gibt es vielleicht stärker noch als in Italien den Streit um die Alternativen. Gab es eine Möglichkeit, die Entwicklung der Weimarer Republik zu verhindern? War die Machtergreifung des Nationalsozialismus unvermeidlich? Ja? War sie determiniert? Und ich habe da ja immer die Auffassung vertreten, vertrete sie nach wie vor, dass 1930 der entscheidende Punkt war, der, dass in einem Zusammenwirken von Parteien und Parteiführern, die nicht die Verantwortung übernehmen wollten, für die politische Verantwortung, für die Entwicklung und den Intrigen, die im Umkreis von Hindenburg gesponnen wurden, um die Demokratie zu beseitigen. Dieses Zusammenwirken hat recht eigentlich dann das Scheitern der Weimarer Republik bewirkt. Und es ist falsch, nach meiner Auffassung, etwa mit Werner Conze und anderen die Auffassung zu vertreten, die Weimarer Republik war als Parteienstaat nicht lebensfähig. Die Weimarer Republik verfügte über, falls man sich, gut organisierte Parteien. Sie verfügte auch bis 1932 über potenzielle Mehrheiten, demokratische Mehrheiten. Eine große Koalition war bis 1932 möglich. Sie wurde hintertrieben, einerseits durch die Befürworter des autoritären Staates um Hindenburg, und sie wurde andererseits nicht aufgenommen durch die Parteiführer, die nicht gezwungen wurden durch die Verfassung. Das ist eine komplizierte Sache, aber die Verfassung gab ja immer den Weg frei für eine Präsidialregime und hat dadurch die Parteien, ich nenne das, vom Funktionszwang befreit. Die ganze Geschichte der Weimarer Republik ist eine Geschichte nicht der verpassten Gelegenheiten, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber eine Geschichte der nicht aufgenommenen möglichen Alternativen. Das macht die Geschichte in gewisser Weise tragisch und erlaubt es aber jedenfalls nicht einfach von einem sozusagen automatischen Weg in die Diktatur zu sprechen. Der Weg in die Diktatur in Deutschland wurde zwingend in dem Augenblick, in dem das, was ich jetzt das Machtvakuum genannt habe, dieses Machtvakuum nicht mehr versucht wurde, von den demokratischen Parteien dieses Machtvakuum zu überwinden. Und Hitler dann, und hier kommt jetzt natürlich die Rolle der totalitären Partei, in dieser Situation seine Chance erhielt. Er hätte diese Chance allerdings nicht erhalten und auch nicht wahrnehmen können, wenn er nicht nach den Erfahrungen von 1923 den berühmten Legalitätskurs eingeschlagen hätte. Die Machtergreifung der Nationalsozialismus ist mehr noch als die des italienischen Faschismus eine Machtergreifung auf pseudolegalem Wege, heftig begleitet durch juristische Rechtfertigungen. Der nationalsozialistische Rechtsstaat, Karl Schmitt nannte ihn den nationalsozialistischen Rechtsstaat. Das heißt, die Fiktion der legalen Revolution, das gehört in das, was in gewisser Weise beitrug. Auch in Deutschland ist die Verfassung ja nicht außer Kraft gesetzt worden, das wird meist vergessen. Die Weimarer Verfassung galt weiter bis 1945, eigentlich gilt sie heute noch, wenn Sie so wollen, nicht wahr? Es wurden nur bestimmte Dinge um Auseinandersetzung, um Faschismusbegriffe, Totalitarismusbegriffe, vor allem um die Frage rechts oder links, ja, was ist der Unterschied, wie weit sind die linken Elemente im Nationalsozialismus ernst zu nehmen, nach meiner Überzeugung zum Beispiel und revolutionären Elementen. Und das Faszinierende ist gerade das Ineinander, das Verhältnis von traditionellen und revolutionären Elementen zu untersuchen. Hitler war einerseits ein Sozialreaktionär, wenn Sie so wollen, Volksgemeinschaft und so weiter. Ein Mann, der sehr sensibel aufgeschlossen war für bestimmte Tendenzen und Bestrebungen und Strömungen der Zeit. Nicht sehr viel Interesse für Technik. Ja. Es gibt artistische Komponente des Nationalsozialismus, so wie es eine progressivistische Komponente auch des Faschismus gibt. Und es ist kein Zufall, viele Ingenieure, Mitglieder und Anhänger des Nationalsozialismus waren, denn im Nationalsozialismus wurde die Technik bewusst gefördert, natürlich der Aufrüstung, aber das war ein Regime, das nun wirklich sehr effizient bestimmte Zukunftsentwicklungen in Gang setzte. Man ist ja so weit gegangen, den Nationalsozialismus auch als Modernisierungsbewegung zu bezeichnen. Ralf Dahrendorf zum Beispiel, seine These in zweifacher Hinsicht beseitigt Hindernisse der Modernisierung, indem er alte Gesellschaftsstrukturen zerschlägt und Nivellierungen vornimmt. Es gibt eine große Egalisierung in Deutschland, Egalisierung der deutschen Gesellschaft. Natürlich nicht so weitgehend, dass wir hier eine egalitäre Gesellschaft bekommen, aber die gibt es ja auch in den sozialistischen Systemen keineswegs. Aber es gibt eine Egalität einerseits des Schreckens, alle sind unterworfen, privilegiert, und es gibt auch eine Egalität natürlich dann der Volksgemeinschaft, die sich auswirkt. Ich würde trotzdem nicht so weit gehen, den Nationalsozialismus in erster Linie als Modernisierungsbewegung zu bezeichnen, aber aus Problemen der Modernisierung ist zweifelhaft seiner Wirkung entstanden. Nun, ich möchte diese Liste jetzt fortsetzen, damit wir noch genug Zeit zur Diskussion haben. Vielleicht nur noch einige wenige Bemerkungen zur zu der Diskussion, die heute Morgen schon stattgefunden hat. Ich habe an sich mehrere Manuskripte vorbereitet, aber ich möchte jetzt keine Manuskripte verlesen. Ich glaube, später dann noch Gelegenheit, auf den einen oder anderen Punkt zurückzukommen. Erstens, 4 oder 5 Punkte zum Abschluss in Konklusione. Ich freue mich, dass der Totalitarismusbegriff allgemein und auch in diesem Kreise wieder stärker akzeptiert wird. Mein Bemühen in den 70er Jahren ist also nicht ganz vergeblich gewesen. Und zwar nur so wollte ich das verstanden wissen, als ein brauchbarer oder vorläufig unentbehrlicher Begriff, um bestimmte Dinge zu bezeichnen, die ich versucht habe hier beschreiben, die eben die heutigen Diktaturen oder einige und mindestens diese großen Diktaturen einschließlich des Faschismus zu unterscheiden von den sogenannten klassischen konventionellen Diktaturen der früheren Jahrhunderte. Nationalsozialismus als Geschichte der Unterschätzung, das möchte ich voll unterstreichen. Es war auch eine Unterschätzung der Bedeutung, die die Entwicklungen schon seit einer Jahrhundertwende besitzen. Ich habe in meinem Buch über die Ideologien bewusst 1900 eingesetzt. Und hier scheint mir ganz wichtig zu sein, und das ist das Nährfutter, das Unterfutter für die ganzen Vorgänge, die zum Faschismus, das, was ich die Brechungen des Fortschrittsgedankens genannt habe. 1900 findet, oder man kann sagen, seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, eine große Krise des Fortschrittsgedankens statt. Natürlich gab es vorher auch schon Krisen, Wirkungen, die das auf die gesellschaftliche Entwicklung hat. Diese Auseinandersetzung, diese Krise des Bewusstseins ist vor dem Ersten Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg bedeutete die Bestätigung dieser Gedanken. Das waren ja nur Gedanken. Der Antisemitismus, wenn ich darauf, Antisemitismus war in allen Ländern Europas entwickelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und zwar sowohl der traditionelle, religiöse, wie vor allem dann eben der soziale und der ökonomische Antisemitismus. Er hat zeitweise sehr viel mehr Wirkung erzielt als in Deutschland, dann gab es die Dreyfus-Affäre. Aber auch in Deutschland war 1914 und auch noch während des Ersten Weltkrieges die Integration ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Zugehörigkeit der Juden zum deutschen Kulturvolk weitgehend unbestritten. Es gab natürlich eine antisemitische Partei in Deutschland auch, aber und es gab natürlich widersprüchliche Dinge, zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. Überschwänglichen Brief an Chamberlain, großen Apostel der Rassentheorie, nicht wahr? Bekennt sich als sein eifrigster Leser. Gleichzeitig ist aber Wilhelm II. Interessiert an der Schaffung Palästinas und betätigt sich als großer Unterdrückung. Ja? Also Sie sehen, das ist eine sehr ambivalente Geschichte der modernen Antisemitismus. Der Erste Weltkrieg, und darauf wollte ich hinaus, der Erste ist der Knotenpunkt, werden plötzlich diese Ideen nun nicht nur virulent, sondern sie zu politischen Realitäten. Und zwar unmittelbar im Anschluss an den Ersten Weltkrieg. Der erste als Generator von Kriegen, die nun ideologischen Brüche der Jahrhundertwende aufnehmen, ernst mit ihnen machen. Interessant ist zum Beispiel auch, die Professoren spielen eine große Rolle bei der Fabrikation von Ideen. Und sind die Professoren abgemeldet. Die Professoren spielen natürlich immer noch eine Rolle und schreiben viel und sprechen, ja. Aber nun nehmen die Demagogen, die Politiker, und zwar die ideologisch vorgehenden Politiker, die Sache selbst in die Hand. Die Politiker werden selbst zu den Professoren, ja, oder zu den Lehrmeistern der Ideen. Mussolini, Hitler, Stalin, der größte aller Lehrer, nicht wahr? Gut, Lenin war noch, der war gebildet, nicht wahr? Aber das kann man ja von Stalin nicht unbedingt behaupten. Also auch hier ein Bruch. Die Idee wird in die Realität übersetzt. Darin scheint mir die Bedeutung dieser Ideen der Jahrhundertwende zu liegen, die ich hier ausführlicher versucht habe. Die Weichenstellung von 1917, 1922 auch für halten, weltgeschichtlich bedeutend, heute immer noch. Und die Frage, die sich natürlich hier anschließt, warum in Deutschland das Datum dann erst 1933 ist, das haben wir ja heute Morgen schon diskutiert. Vielleicht noch eine Bemerkung zu der Frage der Ideologien. Für mich besteht kein Zweifel darin, dass Hitler ein in erster Linie ideologisch getriebener Politiker war. Ich kann mir nicht anmaßen, Mussolini hier in allen Einzelheiten zu beurteilen, obwohl ja Nolte dazu neigt und das auch ganz gut nachgewiesen hat, auch Mussolini für einen Ideenpolitiker von Marx und Nietzsche und so weiter und so fort, Sorel und Blanqui. Und so weiter und so fort. Bei Hitler ist gar kein Zweifel, der Hitler war von Ideen besessen. Er hat die Ideen nicht so rein bekommen wie oder halb rein wie Mussolini, sondern sekundär oder tertiär durch alle möglichen Schriften auf zweiten und dritten Wege. Aber Hitler war ein Intellektueller, in Anführungszeichen, der einzige Intellektuelle, kann man sagen, dem es gelungen ist, seine Ideen, die Intellektuelle ja manchmal haben, per Ideen, wie man das Problem der Welt lösen kann, mit traurigem Erfolg versuchen konnte, in die Realität umzusetzen. Das unterscheidet ihn von Mussolini. Mussolini war nie in der Lage, seine Ideen zu realisieren. Der hat ja auch Ideen aller möglichen Art gehabt, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Aber Hitlers drei manische Ideen, Sie sehen, ich bin kein Strukturanalytiker jetzt, sondern ich hebe jetzt auf Hitler ab, scheint mir sehr wichtig zu sein, die drei entscheidenden Ideen, die seine Anhänger nur teilweise verstanden haben, auch nicht geteilt haben. Auch der Antisemitismus war in Deutschland nicht so weit verbreitet, noch nicht mal in der Nationalsozialistischen Partei, dass man sagen könnte, das war eine allgemeine Strömung, sondern das waren die Ideen Hitlers, jedenfalls hat er sie vertreten mit dieser großen Wirkung. Erstens natürlich der Sozialdarwinismus. Die ganze Politik ist nach den Vorstellungen der Sozialdarwinisten, des kruden Sozialdarwinismus, durch Kampf ums Dasein bestimmt und logisch nachgewiesen werden und biologisch bewirkt werden. Ja? Also der biologistische, pseudowissenschaftliche, sozialdarwinistische Ansatz. Was ist nicht wahr? Zweitens der Rassismus, der daraus folgte, aber der natürlich mehr war als Rassismus Hitler, ist eine pessimistische Weltanschauung. Er glaubte, der Untergang des Abendlandes steht der germanischen Rasse, überhaupt der Geschichte, nicht versteht, nicht durch eine jüdische Politik, die aufgehalten. Als Rassismus, als Schlüssel, Rassenfrage, wie er es nannte, als Schlüssel für jede Politik, als Maß, das Hitler von Anfang an alle seinen Plan hatte, an wie er seine Politik hatte. Gar kein Zweifel ist daran, dass diese Grundprinzipien von Anfang an vorhanden waren und Hitler von Anfang an bestimmt haben. Auch wenn er dann zeitweise ein ganz guter Realpolitiker oder Opportunist war. Der dritte Punkt war natürlich, der dritte Grundauffassung war die vom Lebensraum. Die Auffassung vom Lebensraum, ebenfalls pseudowissenschaftlich, wenn Sie so wollen, auch biologistisch angesetzt, die Vorstellung, dass jedes Volk Anspruch auf einen bestimmten Lebensraum hat, dass dieser Lebensraum vorhanden sein muss, nur dann kann es überleben und dass die Völker, die mehr wert sind, natürlich dann einen größeren Lebensraum beanspruchen. Das ist mit der sozialdarwinistischen Theorie natürlich verknüpft. Und ich kann nicht sehen, dass diese drei Punkte, die Hitler als einziger Politiker wirklich in dieser Weise ja versucht hat und zu einem erheblichen Teil dann auch mit traurigem Erfolg versucht hat, in Realität umzusetzen, dass die bei Mussolini in irgendeiner Weise ähnlich vorhanden sind. Schon daher verbietet sich meines Erachtens die faschismustheoretische Auffassung von der Gleichheit, Gleichsetzung von Faschismus und Nationalsozialismus. Ich würde mit Herrn Valiani weitgehend übereinstimmen, wenn er sagt, totalitäre Ansätze im Faschismus, ja, das würde ich bejahen, aber grundlegende Unterschiede zwischen dem faschistischen und dem nationalistischen Herrschaftskonzept schon bei Hitler abzulesen und dann vor allem in seiner praktischen Politik zu erkennen. Denn die praktische Politik Hitlers war doch Ausführung eines Weltentwurfs, als gar kein Zweifel. Das waren Weltprinzipien, die er hier hatte, die das rassistische Prinzip anstelle des nationalistischen, nicht wahr? Es sollte ja nicht die Nation vergrößert werden, sondern es sollte eine rassistische Neuordnung der Welt durchgeführt werden. Das ist ein Weltkonzept mit allen Konsequenzen, die das hat. Ein Weltentwurf, natürlich noch weiter entfernt von Franco und traditionellen Diktaturen, die so etwas nicht haben. Und das unterscheidet den Nationalsozialismus vom Faschismus auch insofern, als für Hitler der Staat immer nur ein Mittel zum Zweck war. Der Staat, es ist schon gesagt worden, die deutsche Staatlichkeit, die deutsche Staatstradition war verhältnismäßig. Sie war zwar relativ kurz, was den Einheitsstaat angeht, aber der Staatsapparat, das Staatsverständnis war festgefügt und der Staat war relativ funktionsfähig, effizient. Wahrscheinlich im Unterschied zu Italien. Auf den Staat konnte Hitler zählen, wenn es ihm gelang, mit Hilfe der legalen Machtergreifung ihn in die Hand zu bekommen. Max Weber hat ja geschildert, wie das geschieht. Die Bürokratie schnappt ein, er spricht vom Einschnappen der Bürokratie, wenn auf die richtige Weise ein Machthaber sich der Bürokratie versichert. Das Einschnappen der Bürokratie 1933 in Deutschland hat Gründe. Und in wenigen Monaten war es möglich, mit diesem vorhandenen Staatsapparat die erstaunlichsten Leistungen zu vollbringen. Und das hat ja die Leute erst überzeugt, dass die Erfolge, die Hitler in wenigen Monaten und in wenigen Jahren erreicht hat, auch in seiner Innenpolitik, in seiner Sozialpolitik, in seiner Wirtschaftspolitik. Aber der Staat, der große Staat, war nicht Hitlers Endziel. Ich weiß nicht, ob es Mussolinis Endziel war. Der war noch nicht so weit, aber er wollte denn zweifellos einen besseren Staat haben, nicht wahr? Um seine Ziele auch durchsetzen zu können. Jedenfalls Stato Totalitario, da haben Sie völlig recht. Hitler hat nie vom totalen Staat gesprochen. Der Staat hat ihn nämlich gar nicht interessiert. Insofern war er vielleicht Österreicher, haben andere gesagt. Ja? Nicht? Der Staat war was Preußisches, ja? Das interessierte das nicht. Etwas, was über dem Staat war. Und unter Reich verstand er etwas Völkisches, Rassisches. Die völkische, rassische Neuordnung, das Großreich, das gebildet werden sollte, das den Staat weit hinter sich ließ, den Staat nur als ein Mittel zum Zweck, wie gesagt, Klagung des Staates, die allmähliche Auflösung des Staates, stand im Dritten Reich auf der Tagesordnung. Und deshalb ist ja auch das entstanden, was Eugen Kogon dann den SS-Staat genannt hat. Ein Staat im Staate, ein Gegenstaat, Doppelstaat, wenn Sie so wollen. Die Gerichte funktionierten, die Verwaltung funktionierte, aber daneben funktionierte das System der Konzentrationslager, der Ausnahmegewalt, des Nebenstaats. Und der Nebenstaat war eben nicht nur ein Nebenstaat, sondern der Nebenstaat war ein Gegenstaat, ein Überstaat, eigentlich schon gar kein Staat mehr. Das hieß ja dann nicht mehr Staatsschulen, sondern es hieß Ordensbürgen. Das war ein Staat, der oder ein Reich, das geführt wurde mit Hilfe einer Elite, die weit über den Beamten stand. Das heißt, hier waren Konzeptionen und diese Konzeptionen waren keine reine Theorie, sondern die waren im Ansatz schon entwickelt, als der Krieg begann und sind durch den Krieg natürlich dann teilweise unterbrochen worden, die weit über das hinausführten, was ein totaler Staat gewesen wäre. Es gibt eine vielleicht zu weitgehende Analyse, die immer noch gültig ist auf diesem Gebiet von Hans Buchheim, der sogar nachzuweisen versucht, vielleicht geht er etwas zu weit, dass das totalitäre Prinzip des Nationalsozialismus systematisch, konsequent die Auflösung des Staates. Und ich glaube, Sie müssen sich da selbst mal die Frage vorlegen, ob das nicht doch in einem erheblichen Widerspruch Unterschied steht zu dem, was im italienischen Faschismus gemacht wurde. Vielleicht lässt sich es eher annähern an bestimmte utopische Vorstellungen im Kommunismus, Absterben des Staates, völlige, bloß beim Kommunismus ist dann natürlich die völlige Gleichheit und die völlige Freiheit, davon war natürlich bei Nationalsozialismus nicht die Rede, aber es war auch ein Reich, in dem sozusagen nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Kriterien eine ideale Ordnung erreicht werden sollte, getreu dem Spruch, den ja dann die Nationalsozialisten ebenso wie früher, wie frühere Staaten vor sich hertrugen, jedem das Seine, ne, suum cuique, ja, und das bestimmt natürlich dann der Machthaber, was jedem das Seine ist. Meine Damen und Herren, ich möchte hier jetzt abbrechen. Ich nehme an, ich habe lang genug gesprochen und ich bin aber natürlich jederzeit gerne bereit, weiterzusprechen. Ich habe, wie gesagt, keinen Gebrauch gemacht von den Sachen, die ich da vorbereitet habe. Aber ich hoffe, dass Sie einige Anregungen bekommen haben für Überlegungen und dass wir jetzt in der Diskussion dann weitere Fragen klären werden können, die sich im Zusammenhang damit stellen. Ich habe mich bewusst, nun, es wäre natürlich sehr vieles noch zu sagen zu den mehr historischen Fragen, Voraussetzungen des Nationalsozialismus und so weiter. Aber ich nehme an, dass Sie darüber weitgehend unterrichtet sind und vielleicht doch mehr interessiert waren daran, meine Meinung zu hören zu solchen Kontroversthemen, wie Sie heute Vormittag Herr Valiani schon angesprochen hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Krüger, Conte, poi da ist aus, Pombeni, wer ist noch? Hinz, Scheuch. Wer ist noch? Trinkese. Lei deve essere di origine tedesca, perché di tedeschi si diceva che sono quelli che trincano, no? Si trinca Oxer, che no? Bravo, vede che era un suo antenato. No. So, abbiamo, also, Corni. Io tu mi stai nachher zusammenfassen? Parlo lentamente, poi se vuole, se non capisce, posso parlare anche tedesco. La relazione del professor Bracher è stata molto interessante, mi è interessato soprattutto la prima parte nella quale ha messo in luce un po' la cronologia dell'evoluzione della storiografia sul nazionalsocialismo e sulle teorie del fascismo. Su questa prima parte avrei un'osservazione da fare. Mi pare che il professor Bracher non abbia, forse per ragioni di tempo, ricordato uno dei modelli interpretativi più importanti che ci sono stati dopo il 1945, ma anche durante il periodo nazionalsocialista, cioè il modello interpretativo della cosiddetta Hitlerforschung, hitleriano, hitlerita o come si vuol dire, cioè un modello interpretativo che si concentra sulla figura, sulla personalità, sulle idee e sul progetto politico di Hitler. In realtà credo che questa dimenticanza del professor Bracher forse non sia casuale, nel senso che il professor Bracher mi sembra, soprattutto nei lavori più recenti, più che nei lavori di Strukturgeschichte, avere accentuato sempre di più l'attenzione della sua analisi sulla figura di Hitler. E vorrei quindi dire che mi pare che nella storiografia tedesca l'opposizione alla Hitlerforschung, l'opposizione polemica a questa interpretazione in fondo poi giustificazionistica del nazionalsocialismo, che per alcuni almeno è stata una volontà di giustificare il popolo tedesco, la società tedesca, le istituzioni tedesche, puntando tutto l'accento sulla figura colpevole di Hitler, sia invece un elemento centrale, anche per spiegare, ad esempio, il dibattito degli anni 60. Mi sembra che il professor Bracher abbia un po', come dire, svilito il significato del dibattito degli anni 60 attorno alla Studentenbewegung. Certo, forse qualche teorico del fascismo aveva intenzione di minare le basi della democrazia, ma credo francamente che non fosse questo l'aspetto principale del dibattito. Ricordo per esempio l'importanza che ha avuto la discussione sul Primater Politik o Primater Wirtschaft tra Mason e gli storici della Germania orientale, e poi ricordo anche il lavoro di Kühn, un po' bistrattato qui, però tutto sommato il primo che abbia dedicato attenzione a un problema come quello della sinistra nazionalsocialista, eccetera. Vorrei dire quindi che la ricostruzione che il professor Bracher ha fatto mi pare carente in questo senso, perché questi autori che negli anni 60, magari esagerando punte polemiche, si sono messi a dibattere sui sistemi, le teorie del fascismo, avevano molto spesso anche come diretto obiettivo la interpretazione in chiave di Hitler-Forschung, che non a caso è stata poi l'interpretazione che ha dominato ancora in questi ultimi anni. Basta pensare al successo del libro di Fest, al successo del film tratto dal libro di Fest e alle ricorrenti Hitler-Wellen che in Germania federale, ma anche in Italia, si ricorrono ogni anno. Ecco. Questa è un'osservazione. Poi naturalmente vorrei anche dire personalmente che non sono d'accordo con la tesi del totalitarismo, quindi do una delusione al professor Brandt, che ha detto che qui tutti sono d'accordo sulla... No, questo non l'ha detto. Ha affermato che è contento che c'è un grande accordo. Anche io sono d'accordo. Ma non ha detto lei, ha detto qui. ha detto qui c'è. Qui ci sono, ma si riferiva a me. Beh, d'accordo. E anche al professor Matteucci, immagino che anche lui ha... Io non sono d'accordo... Siamo... Tutti. Forse non sono d'accordo su questa teoria, non entro nel merito... Ma vorrei sollevare soltanto, a titolo semplicemente esemplificativo, il problema sollevato dal professor Matteucci citando Hannah Arendt. Al posto della burocrazia e dell'esercito, nel totalitarismo avremmo partito milizia. Ecco, già se solo prendiamo in esame questo meccanismo e poi lo andiamo a verificare concretamente, come è stato fatto soprattutto negli ultimi 10 anni dalla storiografia tedesca e in parte anche dalla storiografia italiana, per esempio, tanto perché qui presente, cito il lavoro di Pombeni, vediamo che ci sono, lo ha scritto anche Pombeni, delle differenze abissali tra il ruolo del partito nel fascismo e il ruolo del partito nel nazionalsocialismo. Ora, il rischio della teoria del totalitarismo, o anche del Begriff totalitarismo, perché il professor Bracher mi sembra sottolineare l'aspetto Begriff più che l'aspetto teoria, mi pare quello che alla fine si omologa tutto è uguale o tutto è simile o tutto è preso talmente alla lontana, per cui le differenze che giustamente oggi il professor Valiani ricordava citando Nolte, vedere il fascismo nella sua epoca, le differenze, vedere il fascismo nella sua nazione, vedere il fascismo nel suo contesto specifico, finiscono poi per essere annullate. Ma mi fermo qui perché sul totalitarismo discuteremo senz'altro anche nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Sì, a questo punto posso quasi continuare, è rimasto poco da dire, magari un piccolo discorso politico. Penso bisogna vedere la funzione, il senatore ha parlato un po' su questo, la funzione politica della teoria del totalitarismo. In questi anni della guerra fredda è stato molto comune parlare o di fare un confronto fra stalinismo o diciamo piuttosto il post-stalinismo degli anni 50 e il fascismo. è fatto questo discorso da politici, come ha detto lei, soprattutto da politici che in un modo o l'altro hanno sostenuto un, diciamo, un passaggio liscio per parti, gran parte dell'amministrazione, dell'esercito, anche dai professori del vecchio sistema fascista o diciamo nazionale socialista alla Repubblica Federale. Allora, questi studenti negli anni 70 si sono trovati confrontati a questa situazione che una maggior parte del, diciamo, la pubblica opinione insomma parlava del stalinismo, dal comunismo come una specie di nazionalsocialismo e viceversa, nonostante sono stati loro rappresentanti del nazionalsocialismo fino a un certo punto. Questo è un punto. L'altro punto è, o diciamo l'altro aspetto, è quello che negli ultimi anni 60 abbiamo avuto la Grecia, la dittatura militare in Grecia, abbiamo avuto poi Cile, e c'era questa tendenza, o diciamo la ricerca di spiegare questi fenomeni come una specie di fascismo. E fascismo a questo punto naturalmente diventa un termine più politico che un termine di ricerca. Però io, insomma, essendo stato in questo mainstream di una certa interpretazione del fascismo nei miei anni di studente, ecco, da qui io ho capito sempre il fascismo come termine scientifico, così, che si cercava, sulla base di una interpretazione della società o diciamo della storia dal punto di vista del marxismo. Insomma, si può dire, il marxismo non è un valore per un sistema teorico per spiegare la storia, bene, però se si sceglie il marxismo come strumento principale per l'interpretazione della storia, questo termine fascismo diventa abbastanza logico, nel senso che si vuole spiegare uno stato di emergenza, uno stato borghese di emergenza, dove la borghesia trova o una forma di dittatura militare o un fascismo, vuol dire molto brevemente l'unione con un movimento fascista che esiste per altri motivi, insomma, non è creato dalla borghesia, non è così semplice che gli altri pretendono che Hitler sia un agente, insomma, la tesi di Dimitrov, insomma, si interpreta in modo molto più sottile in questi tempi già. Secondo me, per finire a questo punto, bisogna veramente fare la distinzione fra fascismo come termine di insomma, di lotta politica, tutto è fascismo, tutti, come si dice in tedesco, alle Katzen werden grau, no? E a questo punto non fa molto senso, però insomma, lotta politica, per la ricerca è già un'altra cosa. Si distingue abbastanza bene. Grazie. Signor Conte? Sì, più che delle domande dirette proprio al senatore Valiani, al professore Bracher, delle considerazioni che mi sono suggerite dalle loro relazioni che vorrei così sottoporre all'attenzione loro, naturalmente, e a quella della discussione. Due sostanzialmente. La prima, innanzitutto, mi sembra che, naturalmente un problema centrale è quello della comparazione Italia-Germania, laddove si riflette di fascismo e nazionalsocialismo, ma un problema centrale diventa anche a questo punto quello di una rigorosa teoria della comparazione, perché ritengo che non sia poi storiograficamente molto operativo, o comunque ritengo sia necessario giungere ad un livello teorico che stabilisca in base a quali equivalenti funzionali sostanzialmente comparare. Abbiamo già alcuni esempi in questo tempo, sotto questa ottica, lo stesso profilo ideologico della discussione può essere considerato un equivalente funzionale, laddove si dice sia in Germania che in Italia determinate atmosfere culturali contribuiscono a che si costituiscano i presupposti per la presa del potere da parte dei movimenti fascisti. Uso qui il fascista in senso indifferenziato, ovviamente. Un altro equivalente potrebbe essere, che è stato richiamato in questa sede oggi, quello della tecnica di dominio sullo Stato. Sia in Italia che in Germania, evidentemente, queste tecniche di gestione del potere statale mutano qualitativamente rispetto alle tecniche passate, quello dello Stato liberale. Devo dire che personalmente io non sono relativamente scettico rispetto sia all'uno che all'altro di questi discorsi. Un altro livello di equivalenti funzionali che io potrei immaginarmi è per esempio quello del livello economico. Ecco, ma qui per esempio gli equivalenti funzionali non ci sono più, perché naturalmente Italia e Germania sono due paesi che vivono una situazione economica strutturalmente diversa. L'Italia con i suoi problemi di un capitalismo incipiente che con enorme difficoltà si fa strada sul mercato mondiale, la Germania invece che sostanzialmente vive o ha già vissuto il suo tentativo di Griffnacht der Welt, ma proprio sulla base di una struttura economica estremamente potente ed articolata. E allora io mi chiedo, ed è una domanda che pongo a tutti, quale potrebbe essere una strada soddisfacente per identificare se vi sono, e ritengo che vi siano, degli equivalenti funzionali alla cui luce, diciamo, teoricamente fondare il discorso comparativo. Poi avevo un secondo problema, che era quello delle cause, naturalmente. Interpretazioni del fascismo e del nazionalsocialismo nel corso di questi ultimi decenni ne abbiamo avute moltissime. Il professor Bracher ha riassunto alcuni dei nodi più cruciali, tanto che diventa ormai difficile orizzontarsi all'interno di questa ammesse di opzioni storiografiche, sociologiche e di svariate interpretazioni. Uno, diciamo, dei punti che potrebbero consentirci di angolare il discorso è quello di quelle che potremmo chiamare le cause di breve e di lungo periodo. Cause di breve periodo, cause di fondamentale importanza naturalmente, e cause sulle quali oggi è stata più volte si è ritornati, sono per esempio la guerra, l'inflazione, la disoccupazione, cioè tutti quei momenti che hanno contribuito a rendere intorno al 20 prima, intorno al 30 poi, esplosiva una determinata situazione, per cui poi determinati detonatori potevano avere un effetto moltiplicante. Vi è però anche la possibilità di inclinare verso cause che potremmo chiamare di lungo periodo. Direi che una stagione recente della storiografia tedesca, per esempio, ha inclinato decisamente verso un orizzonte interpretativo di questo tipo, per cui erano, diciamo, quelle che sono le storture di un determinato tipo di sviluppo, quasi deterministicamente, vorrei aggiungere, a sfociare nella perversione fascista dei sistemi parlamentari. Una causa di lungo periodo potrebbe essere anche quella del rivolgimento spirituale, sul quale oggi il senatore Valiani ha insistito abbastanza, perché anche quella può essere interpretata come naturalmente un rivolgimento spirituale che si crea nel tempo, nei decenni, niente nasce improvvisamente. Direi che Ecco, quest'ultima chiave probabilmente mi lascia, ecco, mi solleva dei seri problemi, mi solleva dei dubbi sul piano della operatività storiografica. Cioè, cerco di pensare poi, quando vado ad utilizzare storiograficamente, in senso operativo, questa chiave del rivolgimento spirituale, e quali concrete acquisizioni può portarmi. Naturalmente ve ne sono, non discuto il rivolgimento spirituale in sé, che ovviamente c'è stato. Discuto su di un piano di operatività storiografica la valenza di questo concetto. E allora pensavo che un nucleo problematico che potrebbe essere effettivamente illuminante rispetto al problema delle cause è quello del consenso. Del consenso. Ed è attraverso lo strumento del consenso che noi possiamo veramente operare come una vivisezione delle società del tempo. Immaginiamoci per esempio la Germania di fine anni 20 rispetto al problema del consenso. Noi vediamo che i vari strati sociali avevano effettivamente, così pare, la possibilità di dare consenso a questo movimento. Faccio degli esempi rapidissimi. I contadini, nell'ideologia nazionalsocialista e degli agitatori nazionalsocialisti, gli strati contadini vivevano la loro rivincita sulle città. Certo virulento antisemitismo trovava la loro base proprio nei centri agrari. Anche questo si spiega anche sotto una prospettiva di storia sociale, probabilmente perché tra i ceti agrari vi era percentualmente minor presenza di semiti, ma gli stessi operai, la stessa ideologia e il programma nazionalsocialista poteva giocare molto favorevolmente rispetto agli operai per quel che riguarda il problema dell'occupazione dopo la grande crisi del 29. Ma naturalmente i vecchi ceti medi, un certo vetero capitalismo che veniva agitato da parte dei nazionalsocialisti poteva trovare presso di loro una vasta risonanza, e naturalmente di determinate frange industriali, i militari e la burocrazia. Mi rendo conto naturalmente che questo è un discorso schematico, voglio dire, rispetto ad ognuno di questi strati sociali si potrebbe portare un discorso a volte anche opposto, però mi sembra un discorso così praticabile. Concludo, e mi scuso se sono stato troppo lungo, dicendo che mi sembra anche che al problema del consenso vada affiancato, e la relazione del senatore Valiani ci dava certi spunti in questa direzione, dicevo, al problema del consenso possa essere affiancato quello della mobilizzazione delle masse e della politicizzazione delle masse. Io credo che lo Stato liberale fosse debole e allo stesso tempo molto forte. Lo Stato liberale, se ne è parlato stamane, lo Stato liberale era forte nel senso che gestiva effettivamente, poteva gestire potere, ma era debole perché falliva sostanzialmente su di un punto veramente epocale, per dirla con note, sostanzialmente quello dell'attivazione delle masse. E invece proprio in questi regimi totalitari di massa che sembra, appunto, che le masse ancora da oggetto della politica diventino soggetto, strumentalizzato quanto si vuole, ma finalmente soggetto, insomma, politico. Grazie. Professor Pombeni. Io credo che se ci sarà un frutto, come ci sarà un frutto di questo lavoro dei giorni prossimi, sarà proprio quello di tentare di ritornare su questi temi. Io personalmente non sono, diciamo, né favorevole né contrario alla teoria del totalitarismo, perché è una questione di intendersi, cioè è una questione di fissare certi elementi, e fissati questi elementi si può discutere se su questi elementi ci si intende o su questi elementi non ci si intende. Cioè, su un certo tipo di teoria del totalitarismo io posso anche consentire, perché effettivamente può servire; su un altro tipo di teoria del totalitarismo io non consento, perché non serve. Ma aber es ist nicht verboten. Yeah. Ma il problema, secondo me, è diciamo, di cercare di capire quali strumenti di misura noi vogliamo usare e per capire che cosa. Perché io pongo alcuni problemi diciamo, secondo me importanti, secondo me senza i quali è difficile capire. Primo, io credo che ci sia un limite molto forte nel tentativo di analisi di questi movimenti, ed è nello strumento di misura che noi usiamo, che non è altro che la idealizzazione dello strumento di misura liberale, del vecchio Stato liberale, supponendo che questo sia, diciamo, il giusto etico, no? Allora, faccio alcuni esempi concreti, no? Noi per esempio usiamo lo strumento violenza, ma noi non ci chiediamo quanto la violenza, più o meno legittima, sia un dato storico costante e quali strumenti, cioè, e non tanto se, diciamo, non è tanto questione che in presenza della violenza non c'è lo Stato democratico, strumento, è quanto in presenza di quali strumenti limitativi della violenza ci può essere lo Stato democratico. Idem il problema del consenso. Se noi del problema del consenso facciamo un problema psicologico, usiamo uno strumento inutilizzabile. Va a sapere perché i contadini una volta votavano per il nazionalsocialismo. Magari votarono una volta e la volta dopo, in altre condizioni, non hanno mai più votato. Chissà cosa avevano capito. Non si può, secondo me, misurarsi su questi elementi psicologici, perché sono elementi difficilmente verificabili. Io dico, uso sempre questo paragone, cioè, se uno fra mille anni legge le statistiche elettorali dell'Italia, suppone che in Italia la Democrazia Cristiana sia il partito più popolare e più seguito del mondo. Se uno va in giro fa fatica a trovare un democristiano, cioè una persona che si identifichi e si dichiari. Forse paralizza un po', però è un problema complicato. Cioè, allora io credo che noi dobbiamo usare altri strumenti, cioè strumenti più seri, cioè strumenti in cui noi ci chiediamo se e come una società consente di manifestare certe forme di protesta o di non protesta, e se questo è o non è. Cioè, diciamo, il problema è, diciamo, si allarga dai fascismi, dai totalitarismi, chiamateli come volete, non mi interessa, da questo tipo di regimi agli altri regimi. Cioè, ci vuole una misura comune, non una misura che misuri i fascismi e i totalitarismi sì e gli altri no, supponendo che gli altri siano essi stessi strumento di misura dei secondi. Questo, diciamo, da un punto di vista generale. Mi interessava una questione specifica che ha posto il professor Blacher, che secondo me pone un altro problema di un altro strumento di misura. Cioè, giustamente, io condivido molto questa osservazione che faceva il professor Blacher, quando richiamava l'attenzione, a Hitler non interessa lo Stato, interessa il Reich, no? Mussolini invece sembra parlare prevalentemente di Stato. Allora io chiedo, perché due cose, cioè, quando noi affrontiamo questo problema di che cosa interessava Hitler e che cosa interessava Mussolini, entriamo in un terreno molto scivoloso, no? Io ho presente quest'ultimo articolo che MacGregor Knox ha pubblicato sul Journal of Modern History, che secondo me è abbastanza, come dire, insomma, è una spia abbastanza di dove si finisce leggendo letteralmente gli uni e gli altri. Oltre a dire discreti errori materiali, si finisce anche a mitizzare delle parole a cui in realtà non corrispondono. Perché vi faccio un esempio su una cosa che conosco bene. Cioè, quando noi diciamo Mussolini era uno statalista, diciamo una falsità, perché Mussolini era uno che parlava sempre dello Stato, ma non sapeva neanche cosa fosse lo Stato, perché qualsiasi giurista, io qui sfrutto il piccolo vantaggio di aver fatto i miei studi alla facoltà di giurisprudenza, non di uscire da una facoltà di lettere. Quando noi parliamo di Stato, parliamo di una cosa tecnicamente molto precisa, che Mussolini calpestava ogni giorno e di cui non gli interessava assolutamente nulla. Non aveva nessun senso del diritto, dei limiti del diritto, del problema della certezza, tutte queste cose, Mussolini non le sapeva, diceva lo Stato, tutto nello Stato, eccetera, perché lo Stato era lui, ed era una forma traslata per dire tutta l'obbedienza a me, ma in maniera che fosse più accettabile a una popolazione che non avrebbe accettato. Allora io mi chiedo, può valere anche per Hitler questo discorso? Cioè, in un contesto come quello tedesco, in cui Stato aveva un significato molto preciso e aveva una tradizione costituzionale molto più forte teoricamente di quella che aveva in Italia, dove, come sappiamo, i costituzionalisti non sono stati così produttivi, diciamo, come in Germania, forse impiegare il concetto di Stato era impiegare un concetto troppo preciso che non era comodo, mentre impiegare un concetto vago e sostanzialmente inesistente come quello di Arachi, Millenari, eccetera, eccetera, era usare un tank. Con questo non voglio dire che Hitler fosse cosciente di questo o che Mussolini fosse cosciente, forse magari psicologicamente lui quando parlava dello Stato credeva di essere un buono statista, o Hitler quando parlava del Reich ignorava completamente il dibattito dello costituzionalismo tedesco. Però io mi chiedo, metodologicamente, perché credo sia importante, se noi, a che cosa noi dobbiamo dare valore? Cioè se dobbiamo o no ritenere in sostanza che le parole abbiano un significato all'interno di un contesto strutturale, o se le parole abbiano un significato più psicologico all'interno di chi le produce. Adesso Hintz. Sì, credo che si dà, c'è bisogno di insomma di canto zetti italiani. Sì, credo che sia una opinione. Von denen der eine, also in die Debatte eingreift, die die beiden Kollegen schon angeschnitten haben, die daher vielleicht gut ist, die jetzt zu bringen, bevor wir Herrn Bracher die Gelegenheit dann richtig darauf beantworten. Mich hat es immer sehr verblüfft, warum die Faschismusforschung, die sie Herr Bracher betrifft, nicht expliziter geantwortet hat auf marxistische Faschismustheorien, die sie von Kühne etwa gekommen sind, weil mir immer evident erschien, ein Argument, was in Deutschland Gerd Schäfer mal entwickelt hat, dass auch im innermarxistischen Denken die Faschismustheorie Kühnes falsch ist. Schlicht gesagt, denn Kapitalismus wird ja bei Marx nicht nur definiert durch die Existenz des Kapitals auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite durch die Freiheit der Arbeit. Und der Faschismus zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass er diese Freiheit der Arbeit angreift, wofür man nicht nur zurückgreifen muss auf die Lagerökonomie der SS, mal genauso auf die Carta di Lavoro in Italien und andere Beispiele. Sodass mir die marxistische Faschismustheorie zu sein scheint einfach ein Ausfluss der Unmöglichkeit in marxistischen Termini, sich der Realität von heute anzunähern, woraufhin man ja, Seifenblasentheorien konstruiert, wie Spätkapitalismus, Staatsmonopolistischer Kapitalismus und ähnliche Dinge, die mit der marxistischen Theorie des Kapitalismus, wie er seinem Begriff entspricht, wie Marx immer so schön sagte, schon nicht mehr vereinbar sind. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist Philosophiker Menzel von Descartes. Denn es gibt würde ich sagen, bei Hitler und auch bei den, sagen wir, ideologischen Vorläufern Hitlers, eine Gleichzeitigkeit von Aktivismus und Untergangs, wie kann man sagen, Vision, Untergangsstimmung, Untergangswünschen auch. Ich möchte ein Beispiel aus dem Bereich der Theorie nehmen, weil also Hitler ist ja Theoretiker nicht ernst zu nehmen, nämlich Spengler. Spengler hat geschrieben, sein Untergang des Abendlandes. Gleichzeitig hat er geschrieben ein kleines Büchlein, Preußentum und Sozialismus, worin er, und das ist jetzt. Herr Spengler hat sein Buch schon 1911 geschrieben. Ja, ja, gut, unmittelbar nach dem Krieg erschien Preußentum und Sozialismus. Und das ist das Problem. Schreibt sich dieses Buch, worin er konkret einen bürokratischen Sozialismus vorschlägt. Eben der Sozialismus sei abzukoppeln vom Freiheitsbegriff, das ist die Theorie Spengler. Und er lässt es eigentlich offen, ob diese Abhilfemaßnahmen sich einschreiben der Untergangsperspektive, des Untergangs des Abendlandes, oder ob sie Abhilfe schaffen können. Das heißt, es werden zwei Dinge erreicht. Es wird einerseits gesagt, es werden einerseits konkrete Opfer verlangt, denn darum handelt es sich zunächst. Und andererseits wird gesagt, es ist eh alles zum Untergang verurteilt. Und also diese Gleichzeitigkeit von zwei Denkrichtungen, das scheint mir das eigentliche Problem zu sein der faschistischen Ideologie, sagen wir mal. Ja. Dankeschön. Jetzt Herr Scheuch. Ich möchte ganz kurz also zu dem Beitrag über die Modernisierungsbewegung innerhalb des Nationalsozialismus zur Stellung nehmen, also von der Theorie, welche jetzt in die Praxis, welche Dinge können uns die Archivbestände noch darüber Auskunft geben, und da wäre, glaube ich, interessant, dass die Modernisierungsbewegung gerade also in der ländlichen Bevölkerung, die jetzt öfters angesprochen worden ist, die also den nationalsozialistischen Ideen sehr offen gegenübergestanden ist, die erste größere Gruppe gewesen ist, also für österreichischen Bereich nachzuweisen, die die Kritik relativ sehr früh, dann, wo die Kritik sehr früh eingesetzt hat, also im Jahr 1941 schon, gegen die Modernisierungsbestrebungen des Nationalsozialismus. Und das, glaube ich, ist jetzt ein Beispiel, wo also ein theoretischer Begriff, also wie Modernisierungsbewegung, zuerst aufgebaut wird, kann man also jetzt darstellen, aber erst durch wirkliche Archivarbeit bzw. Materialien, Stimmungsberichte innerhalb der Bevölkerung dann nachweisen, dass es wirklich diese Modernisierungsbewegung gegeben hat und welche Bevölkerungsgruppen zuerst darauf reagiert haben. Das wäre also, um die Forschung, wenn man der Forschungsamt vorwirft, nur Theorien aufzubauen und einen Beitrag, also wie gesagt, wie man praktisch dann arbeiten kann. Jetzt ist Herr Trinkese. Sie haben gesagt, gesprochen, Herr Professor, über die Machtergreifung Hitlers. Und ich habe noch eine bestimmte Frage. Was für eine Rolle hat Franz von Papen in 1933 gespielt? Ja, das wissen wir ja alle. Aber ich werde es gerne. Herr Valiani, noch. Ja. A me sembra che la domanda più scottante l'abbia posta il professor Pombini. Naturalmente, e gli dice, noi prendiamo come termine di misura lo Stato liberale che esso stesso dovrebbe essere valutato. Questo è giusto, però se noi vogliamo stare nella storia e non nelle utopie, come termine di misura possiamo prendere solo qualche cosa di esistente. Lo Stato liberale esiste. Naturalmente i suoi limiti, non è che la violenza per esempio sia assente dallo Stato liberale, la prima guerra mondiale fu fatta da stati, scatenata da stati liberali, se prescindiamo dalla Russia zarista che però fu trascinata, non ebbe la stessa responsabilità della Germania e della Francia che pur con le grandi differenze erano stati liberali. Che altro termine di misura potremmo prendere? Se ci fosse uno Stato socialista nel senso marxista del termine, a parte che Marx sperava nell'abolizione dello Stato, ma insomma come fase transitoria più o meno lunga, potremmo prendere come termine di misura uguale, questo non c'è. È chiaro che se noi pensiamo all'Unione Sovietica o agli altri Stati socialisti, comunisti, come dirsi vogliano, e non riusciamo a differenziarli nel loro funzionamento politico dallo Stato totalitario nazista. Non c'è niente nell'Unione Sovietica dal punto di vista politico che non ci fosse anche in Hitler. Questo non toglie naturalmente che la base economica è totalmente diversa, nazionalizzazione, statizzazione totale lì, economia capitalistica qui, e che poi abbiano fatto la guerra l'uno contro l'altro. Però dal punto di vista del regime politico, soprattutto oggi, ma già ai tempi di Stalin, le differenze erano impercettibili. Questo per il motivo che il professor Bracher ha detto stamattina, dice in fondo Hitler voleva anche lui una rivoluzione totale, naturalmente non la rivoluzione che Lenin voleva, ma tutti e due hanno fallito nel creare quella società nuova che sognavano, tutti e due hanno creato invece uno Stato diciamo di feroce fanatizzazione totalitaria che era diverso da qualsiasi Stato preesistente. Mussolini non ci è riuscito in questo senso e infatti va in un'altra categoria, ma Hitler e Stalin ci sono riusciti. Le due Hitler naturalmente finché non fu sconfitto, Stalin fino alla destalinizzazione, ma poi è sopravvissuto all'essenza dello stalinismo anche dopo la destalinizzazione. Quindi non possiamo prendere quello Stato come termine di misura quando giudichiamo proprio gli Stati totalitari. Se giudicassimo lo Stato liberale, se il nostro dibattito fosse lo Stato liberale, allora sì, prenderemmo come termine di misura lo Stato totalitario, per esempio potremmo dire le critiche, in questo caso non solo comuniste o naziste, ma anche fasciste, all'impotenza, al mancato funzionamento dello Stato liberale, sono critiche reali, non sono critiche inventate o immaginarie. Il vuoto di potere che esisteva nella Germania di Weimar esisteva anche nella Russia di Kerensky e nell'Italia di Facta. Auflösung der Weimar Republik gab es auch, c'era anche dissoluzione dell'Italia liberale, pur con i successi che aveva riportato ancora pochi mesi prima, come il professor Gentile ha detto stamattina, e c'era anche nella Russia zarista, nella Russia di Kerensky. Ma allora appunto dovremmo giudicare, l'argomento dovrebbe essere la crisi dello Stato liberale. Se però l'argomento è il fascismo, il nazismo, ebbè veniamo a vedere che la critica, diciamo, marxista-leninista, staliniana del fascismo, non possiamo dire solo marxista perché Marx morì nel 1943, ma allo Stato fascista, cioè dittatura delle parti più reazionarie del capitalismo monopolistico, non copre il fenomeno. Mentre la contrapposizione fra uno Stato dominato da un'ideologia totalitaria alla contrapposizione fra uno Stato permeato da un'ideologia liberale è un fatto reale, ecco come viene fuori il termine di misura, che è anche rovesciabile naturalmente. Se noi facessimo l'esame dello Stato liberale, chiaramente prenderemmo come termine di misura l'Unione Sovietica oggi, perché ma potremmo prendere anche come termine di misura, se ci limitassimo agli anni 20 e 30, al fascismo e il nazismo. In effetti Mussolini perché era ammirato in Occidente? Perché davanti alla crisi delle democrazie liberali, la loro impotenza, la loro incapacità di decidersi, era l'uomo forte, lo ammiravano tutti, quelli che gli hanno fatto poi la guerra, a cominciare da Churchill. E oggi se guardassimo la crisi delle democrazie occidentali, è chiaro che prenderemmo come termine di misura l'Unione Sovietica, dove se vogliono sviluppare nuove armi o qualsiasi altra nuova forma di espansione politica, di contramobilitazione delle masse su scala mondiale, del terzo mondo, eccetera, si trovano in posizioni di visibile superiorità alle democrazie occidentali. Cioè è chiaro che sul terreno dell'analisi storica, se scendiamo dalla Dogmengeschichte, ma se facessimo Dogmengeschichte non dovremmo parlare di regimi politici, dovremmo parlare di singoli pensatori. Sì. Sul terreno della la buona Dogmengeschichte è quella, se prendiamo un singolo pensatore, possiamo cominciare da Aristotele, possiamo andare avanti a Tommaso d'Aquino, Machiavelli e via via dicendo, e allora il singolo pensatore lo raffranchiamo agli altri pensatori della sua epoca, prescindendo largamente da quello che è avvenuto nella realtà, e così potremo andare avanti fino ai nostri giorni. Se invece prendiamo un fenomeno politico storico esistente, necessariamente lo dobbiamo confrontare con altre esperienze che siano reale alternativa, ma reale alternativa allo Stato liberale finora abbiamo avuto soltanto degli stati totalitari, fossero essi fascisti o nazisti o comunisti, che poi i tre totalitarismi differiscano fra di loro, questo è evidente, basta andare a Bolzano per vedere che tedeschi e italiani sono due popoli diversi. In Bolzano stesso vedete a occhi aperti la differenza fra italiani e tedeschi, se qui a pochi chilometri, la differenza fra russi e tedeschi, fra russi e italiani, è evidente, salta agli occhi. Però pur con queste differenze, questi tre paesi hanno realizzato dei regimi che sono alternativi alle democrazie liberali, in quanto appunto negazione di questa caratteristica liberale. Cioè al posto del liberalismo, che è pluralismo, che è tolleranza, che è accettazione delle diversità, hanno messo una riduzione del tutto sotto un'ideologia unica. Poi fino a che misura siano riusciti ad attuare questa riduzione delle diversità sotto un'ideologia unica, questo è il problema della ricerca specifica dei paesi specifici. Vorrei dire, anche il consenso rientra in questo. Consenso è soprattutto in primo luogo una cosa negativa, poi diventa una cosa positiva. Anzitutto mancanza di consenso. Per esempio, se voi guardate le elezioni 1919 in Italia, 1920 in Germania, in queste due elezioni l'Italia liberale e la Repubblica di Weimar hanno perso la maggioranza assoluta. Dopo, con le elezioni del 19, dicevo stamattina, non c'è più la maggioranza assoluta per l'Italia liberale. Con le elezioni del 20 non c'è più la maggioranza assoluta per la Repubblica di Weimar e non l'ha mai più riconquistata. Questo non significa, professor Bracher diceva giustamente, che non c'era più niente da fare, però sicuramente da quel momento comincia la ricerca di un nuovo consenso. Cioè, è venuto meno il consenso al regime preesistente, in Germania quel regime esisteva solo da un anno e mezzo, pure nelle elezioni del giugno 20 aveva già perduto la maggioranza assoluta. In Italia esisteva dal 1870, nel 19 perse la maggioranza, 60 perse la maggioranza assoluta. Dopo viene la ricerca del nuovo consenso. Vorrei ancora dire una cosa a proposito della, del problema diciamo della, che sollevava invece il professor Bracher giustamente, della rivoluzione rappresentata nel, dal nazionalsocialismo. Se noi guardiamo a quello che distingue la Germania odierna dal 45 ad oggi, dalla Germania preesistente, io credo che proprio da un punto di vista che potrebbe essere approvato per esempio da qualsiasi marxista, e che prima c'era un predominio della aristocrazia o nobiltà, come volete chiamare, Juncker, no? Prussiana in Germania, dalla unificazione tedesca, anzi da prima, dallo Stato prussiano. Oggi non c'è più. Però chi ha operato questo? L'opero Hitler. La estirpazione, Osrottum, no? Osrottum. Sprechischen Junkertums, degli Junker prussiani, non fu operata dall'armata sovietica che arrivò post festum in questo senso, anche se essa ha effettuato poi la riforma agraria. Fu Hitler che li mandò nel sul patibolo nel 1944. Ne hanno mandati 20. Come? Ma ne hanno mandati 20 sul patibolo. No, ma come 200. 2000. Beh, ma quando lei taglia la testa a 2000, se lei tagliasse la testa a 2000 capitalisti in Italia, io voglio vedere quale capitalismo rimane in Italia. Piccola. Vorrei vedere quale capitalismo resta oggi in Italia se si tagliassero la testa a 2000 capitalisti. Cioè è stato un processo tutto insieme, a mio modesto avviso, questo era anche il titolo della mia lezione che è stata distribuita, di controrivoluzione e di rivoluzione. Naturalmente non io voglio giustificare il patibolo ai 2000 Juncker succeduti al 1944. Voglio dire che c'è stato un processo obiettivo per cui in Germania, a differenza dell'Italia, dove il fascismo non fece mai niente del genere, effettuò un'estirpazione di una classe dirigente e l'effettuò come l'aveva effettuato il bolscevismo in Russia, anche in Russia, all'inizio quando furono le persone, parlo degli anni 30, nel 18, 19 alcune migliaia di persone, però cambiarono il volto della Russia. Naturalmente io già nel 19 simpatizzavo con la rivoluzione bolscevica e non ho mai simpatizzato con il nazismo, però storicamente dobbiamo vedere i fenomeni, cioè la spiegazione del successo che movimenti come il nazismo hanno potuto avere, i consensi non sono separabili dal fatto che hanno anche effettuato un ricambio di classe dirigente. In Italia questo è avvenuto molto meno ed è uno dei motivi per cui il 25 luglio il fascismo potesse sciolto come neve al sole, però questo è un dato di fatto che per la Germania invece è profondo e se non ha avuto le conseguenze che ha avuto in Russia perché quel regime crollò l'anno dopo, mentre il regime sovietico esiste ancora a tutt'oggi. Darf ich nur eine kurze Bemerkung zu dem machen, was über die Staatsfeindlichkeit oder über eine gewisse Tendenz zur Staatsfeindlichkeit von Hitler hier gesagt worden ist, was ich sehr interessant finde. Man muss ja bedenken, dass Hitler aufgewachsen ist in einer politischen Ideologie, die dem bestehenden Staat zutiefst feindlich gesinnt war, nämlich dem Vielvölkerreich der Monarchie. Er hat zwar eine idealisierte Vorstellung damals vom Preußentum gehabt, die sich dann spätestens im Jahr 44 geändert hat, aber er hat den bestehenden Staat der Monarchie gehasst, und zwar, wenn man Freud bemühen will, weil sein Vater treuer Staatsbeamter war, der als Staatsbeamter hochgekommen ist, und Hitler war ja Deserteur der österreichischen Monarchie, als Österreicher. Er hat sich ja bekanntlich vor dem Militärdienst gedrückt. Er hat sich nachher freiwillig im Jahr 14 in die bayerische Armee gemeldet, aber in der österreichischen Armee hat er nie gedient, und es ist ihm auch daher dieses Erlebnis hat ihm gefehlt, dass viele österreichische jugendliche Staatsfeinde gehabt haben, die dann während ihres Militärdienstes doch die Bedeutung und auch den, wenn Sie so wollen, Zauber und die Eigentümlichkeit des Vielvölkerheeres und damit schließlich auch des Vielvölkerstaates erlebt haben. Das ist nur ein kleiner Pinselstrich. Ja, ich darf mich sehr herzlich bedanken für die vielen Anregungen und Widersprüche und Ergänzungen, die gegeben worden sind. Wir versuchen also nicht zu lange zu antworten. Es ist natürlich nicht ganz einfach, es ist eine große Fülle, und ich habe hier also ziemlich viel aufgeschrieben. Ich gehe der Reihe nach vor. Herr Korni, wenn ich richtig sehe, hat zwei Fragen aufgeworfen. Erstens nach der Bewertung Hitlers, nach Hitlerwellen, Hitlerforschung. Sicher, Sie haben recht, Herr Korni, es gibt immer bei der Hitlerforschung auch die Gefahr der Dämonisierung Hitlers, hat es immer gegeben. Das heißt, dass man die ganzen Strukturprobleme auch, Wirkungen und Ergebnisse des Nationalsozialismus nur auf Hitler zurückführt und nur mit Hitler erklärt, ja, etwa bei Gerhard Ritter und bei anderen, nicht wahr? Solche Dämonisierungen eines Einzelnen bei der Analyse eines Systems sind natürlich eine Gefahr, sind ein Problem. Ich glaube, eine Schwierigkeit bei der Nationalsozialismusforschung wie auch bei der Faschismusforschung besteht darin, den richtigen Weg zu finden zwischen der zweifellos notwendigen hohen Bewertung der Rolle der Führer, das liegt ja auch im System, nicht wahr? Und vor allem, wenn es Führer sind wie Hitler, die außerdem noch mit einem feroce volontà, Rassista und so weiter, also Ideologiker begabt sind, nicht wahr? Und, wie sich ja leicht nachlesen lässt, à tout prix diese Ideen verfolgen, nicht wahr? Denn spätestens die Ermordung der Juden, die Vernichtung der Juden während des Krieges, war eine ideologische Unternehmung, die nichts zu tun hatte mit dem Nutzen für das Regime. Wenn es galt, den Krieg zu gewinnen, dann hätte Hitler dieselbe Taktik anwenden müssen wie gegenüber den Kirchen. Er hätte sein rassistisches Programm aufschieben können, zumal ja nicht wahr, also seitens der Juden die Bereitschaft, vieles zu erdulden, sehr groß war bis 1938. Bis 1940 sind ja viele in Deutschland geblieben. Und er hat es nicht getan. Er hat sein eigentliches Ziel, nämlich das eben verwurzelt war in einer bestimmten Weltanschauung, nicht wahr? Dieses hat er nun wirklich verfolgt, à tout prix. Und das lässt sich nur erklären aus dem Vorrang der Ideologie in einer bestimmten Situation. Wenn die Situation gekommen war, die Konstellation war da, der Krieg war da, man konnte das tun, was er tun wollte, und er hat es getan, ohne Rücksicht auf Verluste, nicht wahr? In jeder Hinsicht. Aber dass die Rolle Hitlers oder die Rolle Mussolinis ist natürlich nicht die gesamte Erklärung für das Regime und auch nicht für die Geschichte des Regimes. für die Möglichkeit der Machtergreifung, für die Möglichkeit der Mobilisierung der Massen genügt es nicht, den charismatischen Führer allein, das würde auch Max Weber nicht verlangen, allein den charismatischen Führer als Erklärungsfaktor heranzuziehen, sondern hier müssen wir die Strukturanalyse machen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, und man muss immer warnen davor, das Problem des Nationalsozialismus nur als ein Problem des Hitlerismus zu bezeichnen, obwohl der Hitlerismus, genau wie der Mussolinismus und übrigens auch der Leninismus und der Stalinismus, natürlich einen wichtigen Bestandteil, einen vorrangigen Bestandteil jeder Analyse darstellen. Sie haben im Zusammenhang damit, Herr Conny, darauf hingewiesen, ich habe den Mason nicht erwähnt, gut, das gehört zu den Ergebnissen, die aus den Auseinandersetzungen der 60er Jahre kamen, dass man sich mit der Frage des Verhältnisses von Politik und Ökonomie stärker beschäftigt hat. Aber auch Mason, der dem Marxismus nahe stand oder steht heute, nicht wahr, damals vielleicht nicht so stark, kam zu dem Ergebnis, dass es eindeutig ein Primat des Politischen gegeben hat im Dritten Reich. Nicht die Wirtschaft hatte den Primat, sondern die politischen Zielsetzungen, die politischen Operationen. Die Verschonung des Kapitalismus war eine Verschonung aus, nicht zuletzt, aus Gründen, aus politischen Gründen. Und das kann man sehr gut nachweisen, wie Hitler mal dirigistisch, mal kapitalistisch, nicht weil die Wirtschaft versucht hat einzusetzen. Und das war auch das Ergebnis der Kontroversen, die Mason mit Eichholz und anderen DDR-Historikern geführt hat. Nicht? Also insofern würde ich sagen, das glaube ich, kann man ohne weiteres hier subsumieren unter Analysen, die im Zusammenhang mit der Diskussion um die Faschismustheorie entstanden sind. Das Buch von Joachim Fest beurteile, weil Sie es angesprochen haben, beurteile ich so, dass ich sage, er hat es verstanden, die geradezu medialen Fähigkeiten Hitlers, sich in die Stimmungen der Massen hineinzufühlen und die Massen zu mobilisieren. Dieses ist nirgends besser beschrieben worden als bei Fest. Es gibt gewisse Tendenzen oder es gibt die Gefahr, dass jemand, der das Buch von Fest liest über Hitler, dann glaubt, er hat die ganze Geschichte des Dritten Reiches schon verstanden. Da würde ich dasselbe nochmal sagen, was ich eben gesagt habe. Fest ist ein Beitrag, aber mehr nicht. Und die Hitlerwellen, die sich an sein Buch anschließen, angeblich, im Grunde genommen gab es in Deutschland keine Hitlerwellen. Ich würde das eigentlich bestreiten. Es ist auch in den Umfragen nirgends erkennbar, dass es etwa bei der Jugend oder so ein Interesse an Hitler gegeben hat. Ein romantisches Interesse, darauf wird es ja hinauslaufen, ein romantisches Interesse, dass irgendjemand versucht hat, eine Kerze anzuzünden für Hitler, was, glaube ich, für Mussolini geschehen ist. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht der Fall gewesen. Was die Totalitarismusforschung angeht, Herr Corny, würde ich meinen, ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Für mich ist es ein praktisches Mittel, ein funktionales Mittel der Forschung. Der Begriff des Totalitarismus ist nach wie vor verwendbar. Er erleichtert uns die Möglichkeit, bestimmte Ähnlichkeiten, natürlich auch Unterschiede, herauszuarbeiten und vor allem das Neuartige der modernen Diktatur an bestimmten, vielleicht extremen Beispielen herauszuarbeiten. Und ich würde als Historiker sagen hier, also solange mir der Begriff dafür brauchbar erscheint, würde ich ihn verwenden. Ich werde mich aber hüten, daraus eine Theorie, comme il faut, nicht wahr, also mit allen Notwendigkeiten, die eine Theorie, ob sie nun mit Popper oder mit irgendjemand anderen, nicht wahr, arbeiten wollen, hat zu machen. Sondern ich plädiere für die Erhaltung des Begriffs. Und es gab Zeiten, es gab Jahre, in denen nicht nur ich, sondern auch andere, nicht wahr, mit einer Fußnote abgetan wurde, er ist noch ein Anhänger des Totalitarismus. daher ist seine Forschung nicht ernst zu nehmen. Nicht? Also solche Tabuisierungen hat es die ganzen 70er Jahre durchgegeben, auch schon in den 60er Jahren, und das würde ich als forschungsfeindlich bezeichnen. Herr Grüger hat sich mit der politischen Funktion der Totalitarismustheorie beschäftigt. Was die Politiker angeht, da stimme ich Ihnen zu, wenn die Politiker sich des Mittels irgendwelcher Begriffe bedienen, kann das aber für uns noch lange nicht ein Grund sein, diese Begriffe sofort über Bord zu werfen, sondern wir müssen dann eben sehen, wie wir die Begriffe noch genauer bestimmen, um uns ihrer bedienen zu können. Im Übrigen glaube ich aber, dass man eben nachweisen kann, ich habe das gesagt, dass seit den 20er Jahren mit Erfolg mit diesem Approach der Totalitarismusforschung gearbeitet wurde und auch die Gegenstellung, das wurde immer zum Vorwurf gemacht, dass der Totalitarismus das Gegenstück zur Verherrlichung des Liberalismus ist. Das scheint mir nicht überzeugend zu sein. Erstens mal gibt es meines Erachtens eine brauchbare Kritik der modernen Diktatur nur vom liberalen Standpunkt aus. Das hat Herr Valiani eben sehr überzeugend dargelegt, wobei ich unter liberal nicht die Partei verstehe, sondern unter liberal verstehe ich Toleranz, Pluralismus, bestimmte Grundwerte, die wir auch unter die Menschenrechte zählen, ohne die wir überhaupt keine freie Forschung betreiben können. Insofern, ich identifiziere mich nicht mit einem Regime, sondern ich sage, es geht hier um es geht einzig und allein darum, bloßzulegen, warum moderne Diktaturen totalitären Zuschnitts einen solchen Erfolg zeitweise gehabt haben und vielleicht noch haben, warum sie so verführerisch sind, warum Menschen bereit sind, aufzugeben, ihre Rechte, warum menschliche Organisationsformen unterliegen gegenüber totalitären Formen, obwohl diese nachweisbar, das ist ja das Erschütternde, nachweisbar seit 60, 70 Jahren zur Abschaffung der Freiheit der Person geführt haben. Ich weiß nicht, Herr Krüger, ich will jetzt Herrn Kühnel nicht über Herrn Kühnel im Einzelnen diskutieren. Ich würde Herrn Kühnel genau dasselbe vorwerfen, was ein Diskussionsredner vorhin gesagt hat, alle Katzen werden grau bei ihm, weil er nämlich einfach nur sagt, aus dem Liberalismus, der Faschismus kommt aus dem Liberalismus, das ist eine ganz klar, einfache Ableitung, da ist der liberale Staat, der Kapitalismus und aus diesem entsteht, alle faschistischen Systeme entstehen daraus, nicht wahr, sozusagen beinahe automatisch. Das heißt, da liegt also eine globale Verurteilung, undifferenzierte Verurteilung der liberalen Demokratie vor, die ich in dieser Weise nicht für brauchbar halte, auch nicht für historisch halte. Ich erkenne die großen Leistungen von Kühnel an, was die Arbeit über die Linke, die nationalsozialistische Linke angeht, ja. Aber dann hat er sich von der empirischen Basis gelöst und ist zum Faschismustheoretiker geworden, und das war nicht zu seinem Gunsten, das war zugunsten des Absatzes seiner Bücher, denn die sind ja weit verbreitet, nicht wahr? Weil sie Kost bieten, sie sagen jedem, der das wissen will, eben, was der Faschismus ist, aber der Faschismus ist eben doch etwas komplizierter. Zu Herrn Conte, ganz kurz. Nur die Theorie des Vergleichs, auch das ist eine praktische Frage, sicher ist die ökonomische Ebene einzubeziehen. Dabei wird man entdecken, dass tatsächlich die ökonomischen Voraussetzungen sehr verschieden sind, aber sie sind auch sehr verschieden zwischen Faschismus und Nationalismus. Italien war ein halb entwickeltes Land mit sehr großen Unterschieden. Auch Deutschland hatte große wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber es war doch im Großen und Ganzen voll industrialisiert. Und die Faschismustheorie krankt ja auch daran, unter anderem, ist meines Erachtens auch deswegen nicht haltbar, jedenfalls in der apodiktischen Form, weil sie gerade angewandt wird auf Länder mit sehr verschiedener ökonomischer und sozialer Struktur. Und wenn Sie Rumänien mit Deutschland vergleichen, auch wenn Sie Italien mit Deutschland vergleichen, dann stimmt das eben nicht. Und ich finde, wenn man eine Faschismustheorie vertritt, als Theorie, nicht den Begriff, eine Faschismustheorie Begriff, bei dem die beiden mächtigsten Fälle, nämlich Nationalismus und Faschismus, nicht sozusagen voll hineinpassen, ja, weil im einen Fall die Modernisierung im Vordergrund steht und im anderen Fall steht vielleicht die Integration im Vordergrund, dann kann diese Theorie, ist sie jedenfalls nicht, nach meiner Ansicht, nicht widerspruchsfrei. Die Periodisierung, darüber haben Sie gesprochen, ich stimme Ihnen da weitgehend zu, die Kunst ist, verschiedene Periodisierungen zu finden, ohne mit diesen Periodisierungen auszuschließen, dass es immer wieder Alternativen gibt, das habe ich ja immer wieder betont, dass bestimmte Daten nicht definitiv sind, nicht? Weder das Datum 1922 noch das Datum 1917, es gab auch noch viel in Russland, da passierte noch sehr viel zwischen 1917 und 1922, nicht? Und in Deutschland 1923 beinahe, aber dann doch nicht, nicht wahr? 1930 bin ich überzeugt, da war eine ganz große Weichenstellung, aber auch noch 1932 gibt es Weichenstellung und die Datierung könnte ganz anders aussehen. Das ist also eine Frage der empirischen Forschung im Einzelnen, die aber, wie ich meine, immer die Frage der Alternativen im Auge zu haben sollte. Was Sie zu empirisch gesagt haben, Verdienst der sozialgeschichtlichen Forschung, dass sie sich von Themen, mit Themen beschäftigt, die etwa die Rolle der Bauern anderer Schichten Nationalsozialismus untersucht. Da werden wir noch viele Überraschungen erleben, Differenzierungen erleben. Wir sind hier, glaube ich, da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Es wird auch aus Ihrem Kreise hier noch sehr viel getan. Sicherlich wird eine Frage an die parlamentarische Demokratie immer bleiben, worauf Herr Conte ja eben noch hingewiesen hat, dass die Mobilisierung, wie die Mobilisierung und Sozialisierung der Massen ein bestimmtes Maß an Mobilisierung, Sozialisierung der Massen auch in liberalen Demokratien möglich ist, oder ob man das eindeutig den Diktaturen überlässt und den diktatorischen Bewegungen gegenüber den Parteien, was die Parteien hier tun können. Denn ohne eine gewisse Mobilisierung und eine gewisse Sozialisierung der Massen kommt der moderne Staat und die moderne Gesellschaft nicht aus. Das ist sicher ein Problem, nur das totalitäre Beispiel ist gewiss abschreckend. Zu Herrn Pombeni, er war unentschieden, ob er nun Totalitarismus sagen soll oder nicht. Ich möchte ihn in dieser Unentschiedenheit belassen, solange er mir nicht verbietet, den Begriff zu gebrauchen. Ich finde ihn immer noch operationalisierbar mit bestimmten Einschränkungen. Natürlich, er darf nicht tabuisiert werden, das ist meine Überzeugung. Das heißt nicht, dass wir damit die liberale Demokratie ideologisieren, darüber habe ich schon gesprochen. Sie ist der Ausgangspunkt überhaupt für eine wissenschaftliche Arbeit, freie wissenschaftliche Arbeit an diesen Systemen. Nun, zu Herrn Hinz, er hat die Faschismustheorie Kühnes als falsch bezeichnet, dem stimme ich natürlich gerne zu. Was den Marxismus angeht, so ist sicher der Unterschied zwischen Marxismus und Leninismus hier natürlich sehr wichtig. Die marxistische Methode, auf die man sich gerne beruft, kann man sie völlig lösen von dem, was nachher kommt, der Weiterentwicklung des Marxismus im Leninismus. Und nicht wahr, ist also eine freischwebende marxistische Theorie möglich, die nicht die absieht von den Konsequenzen, regimepolitischen Konsequenzen, die im Marxismus enthalten sind. Weiteres möchte ich hier zu nicht sagen. Aber was die Untergangsvision angeht, Herr Hinz, da kann ich nur sagen, nicht nur die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sondern natürlich die 20er Jahre waren voll in Deutschland, Österreich und auch in anderen Ländern Krisenphilosophie. Die Krisenphilosophie beherrschte das Feld und die Krisenphilosophie hat natürlich vieles getan, um die Untergangsstimmungen, die die Nationalsozialisten sehr geschickt auf die Demokratie hingelenkt haben, nachdem Spengler das schon vorgemacht hat, diese Untergangsvisionen, nicht wahr, den totalitären Bewegungen, die als Rettungsbewegungen auftraten, zugutekommen zu lassen. Nicht wahr? Hitler als der Erlöser, ganz klar, nicht wahr? Diese politische Religion, wenn Sie so wollen. Talmon hat das ja sehr ausführlich beschrieben. Ideologien als politische Religionen, Ersatzreligionen im Zeitalter der Säkularisierung. In Deutschland gab es in den 20er Jahren immer wieder Todesanzeigen im Glauben an den Führer, verstarb der und der, nicht wahr? Also im Glauben an den Führer, nicht wahr? Hier ist eine wirkliche, in der großen Not, in der man sich befindet. Dazu hat auch die Existenzphilosophie das ihre beigetragen, übrigens auch die dialektische Theologie. Alle sprachen von der Krise, die Entscheidung, die jetzt notwendig ist. Das waren natürlich alles Vokabeln, die für die parlamentarische Demokratie ungeeignet sind. Wenn man eine Entscheidung will, darf man nicht eine schnelle Entscheidung. Dann ist es natürlich besser, man lebt in einer Diktatur, aber die schnelle Entscheidung kann ja dann auch mal falsch sein, und zwar unkorrigierbar. Sie haben gefragt, will der Spengler die Abhilfe schaffen oder hat er deterministisch an den Untergang des Abendlands geglaubt? Natürlich beides. Erst hat er seine Vision vom Untergang des Abendlands entworfen seit 1911 und dann 1918, nach dem Erscheinen seines Buches, wurde er eine Zelebrität. Man hat ihn gefragt, er wurde in Kreisen, konservativen Kreisen, hofiert, nicht wahr? Und da hat er dann natürlich politische Rezepte von sich gegeben. Aber das, was wirkte, war nicht dieses, sondern was wirkte, war natürlich die Vokabel Untergang des Abendlands, die sich alle kommenden Diktatoren, nicht wahr, zugleich derer sich nicht bedienen kann. Herr Bracher, Herr Scholl, ja bitte. Ich kann vielleicht noch einen Bonmot beitragen, womit die französischen Journalisten auf das Buch Spengler reagieren. Sie sagten nämlich, auch dieser Untergang des Abendlands war ein Fehlschlag. Aber ein Fehlschlag, ja, sehr gut. Ländliche Modernisierung, Herr Scheuch, für oder gegen den Nationalsozialismus, da gilt dasselbe. Natürlich sind hier Untersuchungen notwendig, immerhin ist ja auffallend. Am Anfang des Dritten Reiches haben die Bauern ganz besonders die Basis gebildet, nicht wahr? Den Massenanhang, wenn man so will, nicht wahr? Die Parole Blut und Boden, ob man sie nur ernst genommen hat oder nicht, spielte eine große Rolle. Das Bäuerliche, das Vitale, Vitalismus und so weiter, sind alles so Philosophien, die dahinter stehen. Und Erbhofgesetz, da fing es schon an, die Kritik. Ja? Und das war ja schon eine Art Modernisierung, ja, im nationalsozialistischen Sinne. Und natürlich alles andere, Landbereinigung und solche Dinge, moderne, naja, also wir haben es ja in der Europäischen Gemeinschaft, das Problem nach wie vor. Das war natürlich ein Problem, mit dem der Nationalsozialismus gar nicht, das hat er weiterhin ideologisch behandelt. Herr Trinkese wollte was über die Rolle Papens wissen. Sie war katastrophal, sie war verhängnisvoll 1932. Er hat die letzte Bastion demontiert, nämlich Preußen am 20. Juni 1932. Er hat Illusionen eines Staatsstreichs gepflegt, die, das musste er wissen, Hindenburg niemals akzeptierte. Hindenburg war nur bereit für eine legale Machtübergabe, niemals für eine putschistische, nicht wahr? Das habe ich ja heute Morgen schon erklärt. Das ist ja der entscheidende Punkt, dass Hitler legal an die Macht kam. Und 1933 hat Herr Papen dann alles getan, erstens mal das Zähmungskonzept ad absurdum zu führen. Er hat den Hitler nicht kontrolliert. Und er hat natürlich für die Konservativen ziemlich lang und zu lange, übrigens auch für einige Katholiken, nicht wahr? Er hat ja auch das Konkordat eingeleitet, die Illusion zu verbreiten, dass es sich hier um ein im Grunde konservatives Regime handelt, mit der Möglichkeit sogar der Wiedereinführung der Monarchie. Und dann ging er nach Wien anschließend und machte dort denselben Unfug, nicht wahr? Und in Konstantinopel hat er dann Pech gehabt mit der Operation Cicero. Ja? Das ist ja aus dem Film bekannt. Das war es im Wesentlichen. Ich kann Herrn Valiani nur sehr zustimmen, wenn er sogar sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass in vieler Hinsicht Hitler und Stalin sich näher standen als Hitler und Mussolini. jedenfalls was bestimmte Formen der Entwicklung der Herrschaftstechnik und natürlich auch die Unmenschlichkeit seines Vorgehens angeht. Und das ist ja das, was Sebastian Haffner in seinen Anmerkungen zu Hitler, die im Übrigen diskutierbar sind, also da gibt es vieles, was man vielleicht nicht akzeptiert, aber wo er meines Erachtens durchaus recht hat. Die Modernisierung in Deutschland durch den Nationalsozialismus richtig, zu einem Teil richtig, ich würde aber doch sagen, einschränken. Folgendes, der Modernisierungsruck ist erst erfolgt durch die, ja letztlich, das muss man sagen, durch die totale Niederlage und die damit gegebene natürlich auch Zerstörung, mal ganz brutal gesagt, die den Wiederaufbau Deutschlands dann nicht mehr notwendig machten, aber auch möglich machten, wenn auch unter ganz schweren Opfern. Und zweitens, 1945 war die Widerlegung. Es gab keine Dolchstoßlegende. Es war die Widerlegung der meisten Ideen, ich würde sagen all der Ideen, die der Nationalsozialismus mit großer Wirkung vor sich hergetragen hatte. Natürlich eine Widerlegung, die unter Umständen auch über das Ziel hinausschießen kann. Und das Problem, das wir heute haben in der Bundesrepublik, ist, dass wir kein Nationalbewusstsein haben, dass wir keine, das Staatsgefühl ist sehr diffus. Und das ist nicht nur eine Folge der Teilung, nicht nur eine Folge der Frage Deutschland-Ost, Deutschland-West, sondern das ist zweifellos eine Folge der Totalwiderlegung von 1945, die in dieser Hinsicht modernisierend gewirkt hat, aber jetzt in einer Weise, dass nun die Bundesrepublik alleine dasteht, als einziger Staat auf der Welt, der eben beinahe kein Nationalstaat ist. Ja, ich sage gar nicht, wir wollen Nationalstaat werden, aber wir sind wieder in einer etwas anormalen Situation. Ja. Das ist ein gewisses Problem. Das heißt, die Geschichte gibt nie die Gaben freizügig, nur gute Gaben, ja, sondern sie gibt eben auch einige bittere Gaben und das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Und ich glaube, dass insofern ja also der Blick zurück auf Faschismus, Nationalsozialismus und so weiter sehr lehrreich ist, weil er zeigt, was in der ersten Hälfte des Jahrhunderts alles möglich war. Ich hoffe, dass die zweite Hälfte und das Ende der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts uns nicht nochmal ein Experiment dieser Art in Europa beschert. Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass in der dritten Welt, auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Atombombe und so weiter, in der dritten Welt, wo ja der Begriff nationaler Sozialismus gepflegt wird, wenn auch in anderer Weise als bei uns, dass da Entwicklungen sich abspielen, nicht wahr, die unerfreulich sind. Ich darf am Schluss vielleicht nochmal sagen, mein Leib- und Magen-Argument war ja immer, es ist sinnlos, in Deutschland mit dem Faschismusbegriff zu arbeiten, weil der Faschismusbegriff in Italien etwas ganz Bestimmtes meint, auf den Staat bezogen, auf die Geschichte bezogen, während in Deutschland der Faschismusbegriff eigentlich nichts meint und der Aufstieg Hitlers und der Triumph Hitlers nur zu erklären ist durch die magische Formel Nationalismus, nationaler Sozialismus, durch das Versprechen, eine Versöhnung zwischen Nationalismus und Sozialismus zu schaffen. Und dieses Versprechen hat sehr viele geblendet und dazu geführt, dass sowohl von rechts, aber auch von links sehr viele dem Nationalsozialismus anheimgefallen sind. Und daher muss man bei einer Analyse des Nationalismus oder Narzissmus, kann man auch sagen, kritisch, aber jedenfalls, man muss bei diesem Terminus bleiben. Man gibt sonst eine wesentliche Erklärung, ein wesentliches Instrument der Erklärung der Wirkung des Nationalsozialismus auf. Ich danke Ihnen sehr.